Das beliebteste Mittel der Juden, sich die Sympathie schwacher Seelen zu sichern, war immer der Appell an das Mitleid. Die Juden spielten zu allen Zeiten die Rolle des ungerecht Verfolgten und werden nicht müde, ihr Klagelied über Bedrückung zu singen. In Wahrheit sind sie Verfolger und Bedrücker. Unwahr ist auch das Vorgeben, sie würden ihres Glaubens wegen verfolgt. Der Judenhass entspringe aus beschränkten religiösen mittelalterlichen Vorurteilen. Wir stehen außerhalb eines engen kirchlichen Lehrbegriffes und huldigen einer freien, idealistischen Lebensauffassung, die sich nicht in starre Dogmen und Glaubensformeln zwängeln lässt. Wir wären also die Letzten, die jemanden wegen abweichender Glaubensvorstellungen verfolgen könnten. Aus einer näheren Kenntnis der rabbinischen Lehren wissen wir aber zugleich, dass es jüdische Sittenauffassungen gibt, die nicht nur gegen die christliche Lebensanschauung, sondern gegen die allgemeine menschliche Moral überhaupt verstoßen. Sie entspringen aus der Vorstellung von der Besonderheit und Auserwähltheit des jüdischen Stammes, durch welche sich die Juden über alle übrigen Menschen erhaben fühlen und eine innige Gemeinschaft mit ihnen ablehnen. Die talmudischen Lehren wurzeln vor allem in der Auffassung, dass der gläubige Jude dem nichtjüdischen Menschen nicht die volle Menschenwürde zuerkennen dürfe. Er hält die Nichtjuden für untergeordnete Geschöpfe und folgert daraus, dass er der sittlichen Pflichten gegen sie enthoben sei. Diese religiös-sittlichen Angelegenheiten sind aber nicht das Ausschlaggebende in der Judenfrage. Was wir an den Juden auszusetzen haben, ist vor allem Folgendes. Obwohl über alle Länder verstreut, bilden die Juden bis auf den heutigen Tag eine fest verkettete Gemeinschaft, die nicht nur durch das Band des Glaubens verbunden ist, sondern zugleich gemeinsame materielle und politische Ziele verfolgt. So leicht die Juden äußerlich in Sprache, Kleidung und Lebensgebräuchen dem fremden Volkstum sich anpassen, vergessen sie doch keinen Augenblick ihre Zugehörigkeit zu einem Bunde, der sich außerhalb der übrigen Menschheit stehend fühlt und seine Interessen denen aller übrigen Völker feindlich gegenüberstellt. Erinnere man sich doch immer, dass schon von alters her der Wahn von der Auserwähltheit alle jüdischen Gehirne beherrscht und dass dieses kleine Volk zu einer Zeit, wo es in völliger Unbedeutendheit neben den großen Kulturvölkern lebte, bereits von dem großen Wahn besessen war, sich alle Völker unterwerfen zu wollen und einst die Weltherrschaft anzutreten. Dir sollen alle Völker dienen. Du sollst ein Herr sein über deine Brüder. Die Könige sollen deine Pfleger und die Fürstinnen deine Säugammen sein. Nimmt man hinzu, dass diesem Volk von seinen Priestern der Besitz aller Reichtümer der Welt versprochen wurde, wenn es zäh an den Satzungen und abergläubischen Verheißungen seiner Rabbiner festhalte, so lernt man verstehen, wie ein solches Volk durch diese kühnen Versprechungen verlockt, unerschütterlich an seiner Stammesgemeinschaft hängt und keine Neigung zeigt, in irgendeinem fremden Volkstum aufzugehen. Denn kein zweites Volk in der Welt maßt sich an, seinen Angehörigen so hochgespannte Versprechungen zu machen. Wie sollte also, um in der jüdischen Vorstellungsweise zu reden, jemand aus einer florierenden Weltfirma austreten und die Aussicht auf ungeheuren Gewinn preisgeben, um sich einer anderen Firma anzuschließen, die nach jüdischer Auffassung dem sicheren Bankrott entgegengeht? Denn der jüdische Glaube verspricht den Juden nicht nur die Herrschaft über alle Völker und alle Reichtümer der Welt, er verkündet ihnen zugleich den Untergang und die Vernichtung aller übrigen Völker, und zwar durch das Judentum. Nach der rauen lutherschen Übersetzung spricht der jüdische National- und Sondergott Yahweh zu seinem Volke: Du sollst alle Völker fressen, die ich in deine Hand geben werde. 5. Moses 7, 16. Ein Volk mit solchen Zielen und Lebenshoffnungen denkt nicht daran, in anderen Völkern aufzugehen und sich mit ihnen zu verschmelzen. Ja, die Juden würden ihrer eigentlichen Mission untreu werden, wenn sie sich in andere Völker verlören. Denn ihre Mission ist es eben, ein Feind, Bedroher und Aufstachler der übrigen Völker zu sein. Die Natur bietet Beispiele dafür, wie einzelne Tiergattungen die Anreizer und Anspornerer anderer Geschöpfe darstellen, um diese vor dem Versinken in Trägheit und Marasmus zu bewahren. So sagt denn der wackere Gelehrte Adolf Warmund zutreffend, die Juden sind der Sporn, den das Schicksal in die blutenden Weichen der Nationen drückt, um sie zur äußersten Kraftentfaltung anzustacheln. Bei solcher Sachlage erweist es sich als ein törichter Wahn, wenn nicht jüdische Völker der Vorstellung huldigen, die unter ihnen lebenden Juden könnten ihre jüdische Natur ausziehen, als treue, gute Staatsbürger mit den übrigen in innigster Gemeinschaft leben und gemeinsame Daseinsinteressen mit ihnen verfolgen. Es gibt nichts Gemeinsames zwischen den Juden und den übrigen Völkern. Es handelt sich hier um gottgewollte Gegensätze. Das Judentum ist aufgebaut auf den Hass gegen die gesamte Menschheit. Daher sind die Juden unter allen Nationen etwas Fremdes, Feindseliges, Unverschmelzbares. Es heißt, ihre Natur verkennen, wenn man sich der Erwartung hingibt, Menschen normaler Art aus ihnen machen zu wollen. Die Juden selber dürfen begreiflicherweise diese Sachlage nicht eingestehen. Sie würden damit den Ast absägen, auf dem sie sitzen, und all ihre Ziele verfehlen. Sie sind genötigt, eine Maske zu tragen. Sie werden darum fortfahren, mit glühendem Eifer zu versichern, dass sie ebenso gute Staatsbürger und Patrioten wären wie die übrigen und mit Hingebung an ihrem jeweiligen Vaterlande hingen, das viele von ihnen freilich recht oft wechseln. Das ist eine notwendige Vorspiegelung, die sich aus ihrer Lage ergibt und der sie sich nicht entraten können. Wer ihr geheimes Schrifttum kennt, weiß, was er von solchen Versicherungen zu halten hat. Die Wahrheit ist, die Juden bilden trotz ihrer Zerstreuung über alle Länder eine besondere Nation, ja einen besonderen Staat, einen Staat im Staate. Sie sind nicht willens, diese politische Sondergemeinschaft aufzugeben, da sie ihnen ungeheure Vorteile sichert. Denn während sie alle Rechte oder Staatsbürgerschaft der anderen Bürger genießen, besitzen sie noch den Schutz ihres jüdischen Sonderstaates und so ist ihnen eine erhöhte Möglichkeit gegeben, für ihren internationalen jüdischen Geheimstaat zu wirken und allerlei Vorteile zu erringen. Jedem Geschäftsmann leuchtet ein, wie nutzbringend es ist, als Teilhaber alle Einblicke in einen Geschäftsbetrieb zu erlangen und gleichzeitig insgeheim noch Miteinhaber eines Konkurrenzbetriebes zu sein. Der Philosoph Fichte hat die Sachlage schon vor mehr als 100 Jahren knapp und treffend gekennzeichnet, indem er sagt, fast durch alle Länder von Europa verbreitet sich ein mächtiger, feindselig gesinnter Staat, der mit allen übrigen in beständigem Kriege steht und der in manchen fürchterlich schwer auf die Bürger drückt. Es ist das Judentum. Ich glaube nicht, dass dasselbe dadurch, dass es einen abgesonderten und so fest verketteten Staat bildet, sondern dadurch, dass dieser Staat auf den Hass gegen das gesamte Menschengeschlecht aufgebaut ist, so fürchterlich werde. Ihr redet zuckersüße Worte von Toleranz und Menschenrechten und Bürgerrechten, indes ihr uns die ersten Menschenrechte kränkt. Erinnert ihr euch denn hier nicht des Staates im Staate? Fällt euch denn nicht der begreifliche Gedanke ein, dass die Juden, welche ohne euch Bürger eines Staates sind, der fester und gewaltiger ist als die eurigen alle, wenn ihr ihnen auch noch das Bürgerrecht in euren Staaten gebt, eure übrigen Bürger völlig unter die Füße treten werden? Es gehört zu den großen Unverantwortlichkeiten unseres öffentlichen Lebens, dass solche Urteile und Mahnungen unserer besten Männer dem Volke seit einem Jahrhundert vorenthalten wurden. Denn auch von Herder, Goethe, Arndt, Kant und anderen liegen ähnliche Urteile vor. Das geschah nun freilich auf Betreiben der Juden selbst. Sie wussten wohl, was sie taten, wenn sie das deutsche Volk von seinen geistigen Führern trennten. Allein unsere Lehrer der Philosophie, Politik und Geschichte sind daran mitschuldig. Fichte hatte recht. Seitdem die Juden volle Bürgerrechte unter uns besitzen, sind sie Doppelbürger und wir nur einfacher. Sie sind gleichzeitig Bürger zweier verschiedener Staaten und können den einen an den anderen verkaufen und verraten. Und dieses Geschäft haben sie reichlich besorgt. Sie haben den Judenstaat auf Kosten des deutschen Staates in den Sattel gehoben. Ihr Verrat erstreckt sich aber zugleich auf alle übrigen Staaten der Erde, mit Ausnahme von England, das eine Verschmelzung der Firmen mit dem Judenstaate eingegangen ist. Englands Weltherrschaft bedeutet daher zugleich die Weltherrschaft des Judentums. In England haben die Juden das Märchen verbreitet, die Engländer seien aus den verlorenen 10 Stämmen Israels hervorgegangen. Eine Vorstellung, auf welche viele gebildete Engländer stolz sind. Die Juden sind aber mehr als eine fremde Nation und Religionsgemeinschaft. Sie sind nicht nur ein besonderer Staat, sondern auch eine in sich geschlossene Rasse. Um im Judenstaat als vollberechtigtes Mitglied anerkannt zu werden, muss man jüdischen Blutes, jüdischer Abstammung sein. Das Judentum lässt keinen Fremden in seine Gemeinschaft hinein, aber auch keinen der ihrigen so leicht heraus. Die Archives Israelites von 1864 sagen, Israel ist eine Nationalität. Wir sind Juden, weil wir als Juden geboren sind. Das Kind des israelitischen Eltern entstammt, ist israelitisch. Das Siegel des Israeliten wird uns durch unsere Geburt aufgeprägt und dieses Siegel können wir niemals verlieren, niemals ablegen. Selbst der Israelit, der seine Religion verleugnet, der sich taufen lässt, hört nicht auf, Israelit zu sein und alle Pflichten eines Israeliten obliegen ihm fort und fort. Der getaufte Jude bleibt also insgeheim Mitglied des großen Blutsbundes der Hebräer und hat die Pflicht, die jüdischen Sonderinteressen überall wahrzunehmen. In solcher Gestalt bildet das Judentum eine festgeschlossene Gemeinschaft, die kaum ihresgleichen auf Erden hat. Sie besitzt schlechtweg den Charakter einer Verschwörung. Der Talmud bedroht denn auch den Verrat an der jüdischen Sache mit dem Tode. Außer dem gemeinsamen Blut und Geist verbindet die Juden der gemeinsame Hass gegen alles Nichtjüdische. Denn so sicher die versöhnende Liebe den Grundzug der christlichen Lehre bildet, so sicher macht der unversöhnliche Hass das Grundwesen des Judentums aus. Daraus ergibt sich ein Gegensatz zu allen nichtjüdischen Völkern, der diese zur äußersten Vorsicht und Gegenwehr mahnen muss. Es ist also eine oberflächliche und irreführende Auffassung, wenn die Gegnerschaft gegen das Judentum als der Ausfluss eines blöden Glaubens- und Rassenhasses dargestellt wird, während es sich in Wahrheit um eine selbstlose, von den höchsten Idealen getragene Abwehr gegen einen Feind der Menschlichkeit, Gesittung und Kultur handelt. Tacitus bereits erkannte, dass dem Wesen des Judentums ein Hass gegen das gesamte Menschengeschlecht zugrunde liegt. Und auf diesem Menschenhass beruht die selbstgewollte Ausscheidung des Judenvolkes aus der menschlichen Gemeinschaft. Die beständige Klage der Juden über ihre Zurücksetzung und Verfolgung innerhalb der anderen Völker ist eine von den üblichen Verdrehungen, an denen die jüdische Dialektik so reich ist. Die Juden werden von den Menschen nicht verfolgt, sondern der Jude ist der geborene Feind und Verfolger des redlich schaffenden Menschen. Er ist von einem unversöhnlichen Hass erfüllt gegen alles, was außerhalb seines Stammes steht. Die alten jüdischen Schriften erbringen Zeugnisse genug dafür, wird doch beständig das jüdische Volk von seinen Rabbinern daran gemahnt, dass die neben ihnen wohnenden Völker, die Hethiter, Amoriter, Pheresiter und wie sie alle heißen, ihnen zur Ausbeutung, Unterwerfung und Ausrottung übergeben seien. Solcher Auffassung huldigen sie bis auf den heutigen Tag. Wir sind ihnen heute die Amalekiter, die Edomiter und werden in ihren Schriften auch so genannt. Sie betrachten die nichtjüdischen Völker nicht nur als Gegenstand der Ausbeutung, sondern zielen bewusst oder unbewusst auf deren wirtschaftliche, sittliche und rassische Vernichtung hin. Professor Adolf Warmund sagt, der Weg der Juden über die Erde ist ein Feldzug zu deren Eroberung. Sie lagern, durch falsche Flagge gedeckt inmitten des Feindes, stets bereit zu Angriff und Überfall. Das beständige Bewusstsein, in den übrigen Menschen Feinde zu sehen, die zu fürchten, zu hassen und zu überlisten sind, verleiht dem Juden jene scheue Wachsamkeit der Sinne, die beständig lauert, horcht, spioniert und spekuliert und keinen Augenblick sich der sorglosen Gemeinschaft mit anderen hingibt. Während der arglose Deutsche jedem sein Herz offenbart, verrät der Jude nie sein innerstes Trachten. Selbst da, wo er sich mit anderen harmloser Zerstreuung hinzugeben scheint, steht er beständig auf der Lauer um fremde Schwächen zu erspähen und seinen Vorteil wahrzunehmen. Dieses ununterbrochene, misstrauische Spüren und Beobachten hat im Laufe der Generationen jene Sinnesschärfe im Juden erzüchtet, die ihm in allerlei Alltagsdingen, besonders aber in geschäftlichen Angelegenheiten, eine gewisse Überlegenheit verleiht. Aus entgegengesetzter Anlage, aus einem blindseligen Vertrauen gegen alle Menschen, lässt der Deutsche seine Sinne schlummern und erscheint darum nur zu oft als stumpf und mattherzig, so recht geeignet, auf Schritt und Tritt von seinem schlauen Gegner überlistet zu werden. Also, der Sporn der jüdischen Klugheit und Regsamkeit ist das Misstrauen und der Hass. Der unruhige Trieb, dem Nebenmenschen zu schaden, wo es nur angeht, den der Jude geradezu als eine Pflichtaufgabe empfindet, lässt ihn keinen Augenblick zur Ruhe kommen. Ehrliche Juden gestehen das offen ein. Der Zionist Czeskel Zvi Klötzl schrieb in der Zeitschrift Janus 1912-1913 in Heft 2 einen Aufsatz, das große Hassen, worin es unter anderem heißt: Dem Antisemitismus, dem Judenhass, steht auf jüdischer Seite ein großes Hassen alles Nichtjüdischen gegenüber. Wie wir Juden von jedem Nichtjuden wissen, dass er irgendwo in einem Winkel seines Herzens Antisemit ist und sein muss, so ist jeder Jude im tiefsten Grunde seines Seins ein Hasser alles Nichtjüdischen. Dieses große jüdische Hassen hat einmal in der Weltliteratur eine wahrhaft geniale künstlerische Würdigung gefunden in Shakespeares Shylock. Vor uns steht ein Jude, mehr der Jude, der Jude, der hasst. Bei solcher Sachlage bilden die Juden ein staats- und gemeingefährliches Element, das in einer geordneten Gesellschaft nicht geduldet werden kann. Alles, was sie zu ihrer Rechtfertigung anführen, ist Maskerade. In jüngster Zeit suchen sie alle Anklagen durch den Hinweis abzuwehren, dass sie doch im Kriege ebenfalls an den Kämpfen teilgenommen und das Ihrige zur Verteidigung des Landes getan hätten. Es muss befremden, dass diese Tatsache als ein besonderes Verdienst hervorgehoben wird, während es doch für einen Staatsbürger, der die Rechte der Staatsgehörigkeit genießt, als ein Selbstverständliches gelten sollte, dass er auch die daraus erwachsenen Pflichten auf sich nimmt. National empfindende Deutsche sind mit Begeisterung zu den Waffen geeilt, als tückische Feinde uns bedrohten. Aus den Deklamationen der Juden aber klingt beständig ein Unterton heraus, der etwa besagt: Obwohl euer Kampf uns gar nichts anging, haben wir uns doch herbeigelassen, auch Soldat zu spielen. Außerdem ist ja bekannt genug, dass der Militärdienst der Juden sich zumeist auf die Garnisonen, Etappen und Bataillonsschreibstuben beschränkte. Alle Deutschen, die an der Kampffront waren, können bestätigen, dass Juden nur ganz vereinzelt in der Gefechtslinie gesehen wurden. Hingegen haben sie eine unheimliche Tätigkeit während des Krieges im Hinterlande entfaltet. Sie waren die hauptsächlichsten Heereslieferanten, die den Staat in seiner Verlegenheit um Unsummen zu schädigen wussten. Sie waren vorwiegend die Schieber, Kettenhändler und Preistreiber, die die Not des Volkes schonungslos ausbeuteten. Die vier Hammerjahrgänge von 1914 bis 1918 sind voller Tatsachenmaterial, das diese Behauptung bestätigt. Es werden sich Hände finden, die es zusammentragen und dann ein anschauliches Bild von den Verdiensten der Juden während des Krieges liefern. Das verhängnisvolle Treiben der mehr als 100 Kriegsgesellschaften, die alles getan haben, um unseren Sieg zu verhindern, wird auch noch seinen Schilderer finden. Sie waren von den Juden Rathenau und Ballin gegründet und in ihren leitenden Stellen hauptsächlich mit Juden besetzt. 80% der Beamten in den Kriegsgesellschaften waren Juden, meist junge Leute, die dadurch zugleich dem Dienst an der Front entgingen. Diese Kriegsgesellschaften, die ihren Funktionären amtlichen Charakter verliehen, mussten den Juden vor allem dazu dienen, in die Betriebe und Bücher ihrer Konkurrenten Einblick zu nehmen und alle Geschäftsgeheimnisse auszukundschaften. Sie haben den Juden Gelegenheit gegeben, den inneren und äußeren Handel zu einem jüdischen Monopol auszubauen. Der deutsche Großkaufmann und Fabrikant werden sich vergeblich bemühen, diesen Blutegel wieder abzuschütteln. Es wird auf vielen Gebieten

Wer unseren Durchschnittsgebildeten sagt, dass Goethe, Fichte, Schopenhauer, Wagner, Bismarck und 100 andere unserer Größten sich in unzweideutig ablehnender Weise über das jüdische Volk geäußert haben und sonach eigentlich unter die vielgeschmähten Antisemiten zu zählen wären, der wird auf ein ungläubiges Kopfschütteln stoßen. Es schien daher angebracht, diese Urteile in gedrängter Form und in kurzem Auszuge zusammenzustellen, umso mehr als diese für manche Leute unbequemen Äußerungen gewissermaßen mit Vernichtung und Ausrottung bedroht sind. Es handelt sich hier um ein Stück unterschlagener Literatur. Nicht genug damit, dass man diese Äußerungen in der Öffentlichkeit mit Absicht verschweigt, ja zum Teil ihre Urheber totschweigt, bemüht man sich andererseits auch noch aus übertriebener Rücksicht gegen Juda, die nachgelassenen Schriften bekannter Männer zu revidieren und etwaige für das jüdische Volk nicht schmeichelhafte Äußerungen daraus zu entfernen. So sind die Schriften von Knigge, Moltke, Schlosser und anderen in ihren neueren Ausgaben von denjenigen Stellen befreit worden, die für Juda nicht angenehm klangen. Es ist zu befürchten, dass bei dem wachsenden Einflusse des Hebräertums diese Literaturfälschung immer weiter um sich greift, und darum empfahl es sich, das Totgeschwiegene und Unterdrückte gesondert aufzubewahren. Der Leser wird mit Verwunderung gewahren, dass unter den verurteilten Judas sich Männer finden, die später scheinbar in großer Eintracht mit dem Hebräertum lebten und von diesen zu hohem Ruhm erhoben wurden. So die Professoren Virchow und Mommsen, die in ihren späteren Tagen die freisinnigen Paradepferde Judas darstellten. Diese Männer der Wissenschaft haben sich, wie viele andere, später der offen und geheim wirkenden Judenmacht gebeugt, um in ihrem bürgerlichen Fortkommen und öffentlichen Ansehen nicht gefährdet zu werden. Denn nicht mehr die Fürsten, sondern die Kinder Juda haben seit Jahrzehnten den goldenen Säckel und den Ruhmeslorbeer in den Händen und verteilen sie nach Willkür. Nur wer auf irdische Glücksgüter wie auf öffentliche Ehren im gleichen Maße zu verzichten bereit ist, kann heute noch wagen, über Juda die ungeschminkte Wahrheit zu reden. Es ist ferner von Interesse, an den gesammelten Äußerungen zu sehen, wie die Einsicht in das wahre Wesen des Judentums nur sehr allmählich sich vertieft, wie sie von der oberflächlichen Vorstellung des Religions- und Wucherjuden schrittweise zur Erkenntnis der besonderen Nationalität und des Rassewesens und schließlich zur Ahnung des psychologischen Rätsels der sittlichen Perversität des Hebräertums fortschreitet, ein Problem, das bis heute in seinen letzten Konsequenzen noch nicht erkannt ist. Ehe wir die abfälligen Urteile der Nichtjuden hören, wollen wir einigen Juden selber das Wort geben. Erstens, jüdische Selbstbekenntnisse. Die Taten der Juden und ihre Sitten sind der Welt völlig unbekannt. Man glaubt, die Juden zu kennen, weil man ihre Bärte gesehen hat, aber man hat eben nichts als ihre Bärte beobachtet. Im Übrigen sind sie noch jetzt, wie im Mittelalter, ein wanderndes Geheimnis. Heinrich Heine, Geständnisse 1853-54. Da kam aber ein Volk aus Ägypten und außer den Hautkrankheiten und den gestohlenen Gold- und Silbergeschirren brachte es auch eine sogenannte positive Religion mit. Jene Volksmumie, die über die Erde wandelt, eingewickelt in ihren uralten Buchstabenwindeln, ein verhärtet Stück Weltgeschichte, ein Gespenst, das zu seinem Unterhalt mit Wechseln und alten Hosen handelt. Es sind diese langen Nasen, eine Art Uniform, woran der Gottkönig Jehova seine alten Leibgardisten erkennt, selbst wenn sie desertiert sind. Heinrich Heine, Reisebilder, 4. und 5. Teil. Suchen wir das Geheimnis des Juden nicht in seiner Religion, sondern suchen wir das Geheimnis der Religion im wirklichen Juden. Welches ist der weltliche Grund des Judentums? Das praktische Bedürfnis, der Eigennutz. Welches ist der weltliche Kultus des Juden? Der Schacher. Welches ist sein wirklicher Gott? Das Geld. Karl Marx, Deutsch-Französisches Jahrbuch 1844. In diesem Augenblick übt der jüdische Geist trotz jahrhundertelanger, trotz jahrtausendelanger Verfolgungen und Erniedrigungen einen großen Einfluss auf die Geschicke Europas aus. Ich spreche nicht von dem Gesetze der Hebräer, denen ihr noch gehorcht, von ihrer Literatur, von deren euer Geist durchdrungen ist, sondern von der lebendigen Intelligenz der Hebräer. Der Israeli Beaconsfield in seinem Roman Coningsby 1844 Tauchnitz-Ausgabe, Seite 251 und folgende. Niemand darf das Rassenprinzip, die Rassenfrage, gleichgültig behandeln. Sie ist der Schlüssel zur Weltgeschichte und nur deshalb ist die Geschichte häufig so konfus, weil sie von Leuten geschrieben worden ist, die die Rassenfrage nicht kannten und ebenso wenig die dazugehörenden Momente. Wo sie auch immer die Wirkung derselben antreffen mögen, sei es in Gemeinden oder bei Individuen, es muss damit gerechnet werden. Aber auf der anderen Seite gibt es auch wieder keinen Gegenstand, der eine so feine Unterscheidungsgabe erfordert oder wo dieses Prinzip, wenn man es nicht von Grund aus versteht, sich so leicht als Irrlicht erweisen könnte. In Europa finde ich drei große Rassen mit ausgesprochenen Eigenschaften: die Germanen, die Slawen und die Kelten. Und ihr Verhalten wird eben durch diese unterscheidenden Eigenschaften bedingt. Da ist dann aber noch eine andere große Rasse, die die Welt beeinflusst, die Semiten. Die Semiten sind ohne Frage eine große Rasse, denn unter allen Dingen in dieser Welt, die wahr zu sein scheinen, ist nichts sicherer als die Tatsache, dass sie unser Alphabet erfunden haben. Aber die Semiten üben augenblicklich durch ihre kleinste, aber eigentümlichste Familie, die Juden, einen außerordentlich großen Einfluss in allen Geschäften aus. Es gibt keine Rasse, die mit einem solchen Grade von Hartnäckigkeit und Organisationstalent ausgestattet ist. Diese Eigenschaften haben ihnen einen noch nie dagewesenen Besitz und unermesslichen Kredit gesichert. Wenn sie im Leben fortschreiten und mehr Geschäftskenntnis erworben haben, so werden die Juden überall ihre Pläne durchkreuzen. Sie haben sich längst in unsere, Englands, geheime Diplomatie eingestohlen und sich derselben fast gänzlich bemächtigt. In weiteren 25 Jahren werden sie ihren Anteil an der Regierung des Landes offen beanspruchen. Nun denn, dieses sind Rassen, Männer und Cliquen von Männern, die in ihrem Verhalten durch ihre eigenartige Organisation geleitet werden, und mit diesem Umstande muss ein Staatsmann rechnen. Aber was verstehen sie unter lateinischer Rasse? Sprache und Religion machen keine Rasse. Das Blut macht sie. Die Israeli Beaconsfield in seinem Roman Endymion, Tauchnitz Ausgabe Band 2, Seite 18 bis 21. Gehören auch Borne und Heine in die jüdische Geschichte? Allerdings. Es floss nicht bloß jüdisches Blut in ihren Adern, sondern auch jüdischer Saft in ihren Nerven. Die Blitze, die sie bald in regenbogenartigen Farben, bald in grellen Streifen über Deutschland flammen ließen, waren mit jüdisch-talmudischer Elektrizität geladen. Sie haben zwar beide sich äußerlich vom Judentum losgesagt, aber nur wie Kämpfer, die des Feindes Rüstung und Fahne ergreifen, um ihn desto sicherer zu treffen und ihn desto nachdrücklicher zu vernichten. Beide haben sich mit einer Deutlichkeit, die nichts zu wünschen übrig lässt, ausgesprochen, wie viel ihnen an der Kreuzesreligion lag, die sie, der eine in einem Kirchlein in Offenbach, der andere in Heiligenstadt, kaum mit den Lippen bekannten. Professor Dr. H. Gretz, Breslau, Geschichte der Juden, Band 2, Seite 367. Vor allem muss Schreiber dieser Zeilen vorausschicken, dass er von Geburt ein Jude und darum katholischer Christ geworden war, um das Recht zu haben, ungefährdet Jude bleiben zu dürfen. E. M. Oettinger, offenes Billet Dux, an den berühmten Hep-Hep-Schreiber und Judenfresser Herrn Richard Wagner, Dresden 1869, Seite 5. Taufe und sogar Kreuzung nützen gar nichts. Wir bleiben auch in der 100. Generation Juden wie vor 3000 Jahren. Wir verlieren den Geruch unserer Rasse nicht, auch in zehnfacher Kreuzung, und bei jeglichem Koitus mit jeglichem Weibe ist unsere Rasse dominierend. Es werden junge Juden daraus. Professor Eduard Ganz, vergleiche Professor Dr. Jäger, Entdeckung der Seele, dritte Auflage, erster Band, Seite 247. Niemand kann bestreiten, dass das Judentum in hervorragender Weise an der Versumpfung und Korruption aller Verhältnisse Anteil nimmt. Eine Charaktereigenschaft der Juden ist das hartnäckige Bestreben, Werte zu produzieren ohne Aufwendung von Arbeit. Das heißt, da dies ein Ding der Unmöglichkeit ist, Der Schwindel, die Korruption, das Bemühen durch Börsenmanöver, falsche Nachrichten mit Hilfe der Presse und auf ähnliche Weise künstliche Werte zu schaffen, sich diese anzueignen und sie dann im Eintausch gegen reale, durch Arbeit geschaffene Werte von sich abzuwälzen auf andere, in deren Händen sie zerfließen, wie Helena in Fausts Armen. Die Vertreter der Korruption von Börse, Presse, Theater, in meinem Roman, die Alten und die Jungen, die Vertreter der Klasse, die sich ohne Arbeit zu bereichern sucht, sind daher Juden. Eine der gefährlichsten spezifisch jüdischen Eigenschaften ist die brutale, geradezu barbarische Unduldsamkeit. Wieder ein seltsamer Widerspruch bei einem Stamme, der jeden Augenblick laut nach Duldung schreit. Eine schlimmere Tyrannei kann nicht geübt werden, als sie die jüdische Clique übt. Von jener Achtung für die Ansichten, die Person des Gegners selbst bei energischer Bekämpfung, wie man sie zum Teil bei den Germanen, ganz besonders aber bei den Romanen, zum Beispiel Italiener, findet, ist bei den Juden nie die Rede. Wer es wagt, sich der jüdischen Clique entgegenzustellen, den versucht diese unweigerlich mit viehischer Brutalität niederzutreten. Und es ist noch ein großer Unterschied zwischen der Unduldsamkeit des Germanen und des Juden. Jener bekämpft den Gegner im offenen, ehrlichen Kampfe. Er ruft gegen den Geist, vor allem wieder den Geist in die Schranken. Der Jude sucht aber seinen Gegner auf geistigem Gebiete meist zu vernichten, indem er ihm den materiellen Boden entzieht, seine bürgerliche Existenz untergräbt oder indem er die Existenz und die Bestrebungen seines Gegners, der Welt so viel als möglich zu verheimlichen, diese zu belügen sucht, indem er den Andersgesinnten einfach wegleugnet. Die niederträchtigste aller Kampfarten, das Totschweigen, ist spezifisch jüdisch. Als Gegner im sozialen wie im geistigen Kampfe bedient sich der Jude mit Vorliebe der niedrigsten Mittel, weil er weiß, dass der germanische Christ lieber den Kampf aufgibt, als ihm auf das Gebiet der Gemeinheit folgt. Eine Ausnahme bildet nur der geschlechtliche Verkehr, besonders das Verhalten reicher Judenjungen, armen Mädchen, Näherinnen und so weiter gegenüber. Dieser erreicht eine unglaubliche Stufe der zynischen Rohheit, zu welcher ich christliche junge Leute nie habe herabsinken sehen. Diese bewahren dem Weibe gegenüber meist doch noch einen letzten Rest von Scham, die unseren Börsenjobbern bis auf das Fünkchen abgeht. Konrad Alberti Sittenfeld in Der Gesellschaft 1889 Nummer 12. Jedes Land muss sich schützen gegen die Juden, die über ihre neue Heimat wie Heuschrecken ziehen. Kohn Oppert aus Blowitz, Korrespondent der Londoner Times, in Paris, Mai 1891. Leopold Landau über die Ansiedlung jüdischer Ackerbürger in Argentinien. In Argentinien vegetieren ein paar halbverhungerte jüdisch-russische Kolonien. Ein Teil der Kolonisten ist bereits davongelaufen und die Mädchen treiben sich in Buenos Aires auf der Straße und in verdächtigen Häusern herum. Unsere seit langen Jahren in Argentinien ansässigen Glaubensgenossen, welche die Hauptimporteure der deutschen Industrie sind, werden Herrn Baron Hirsch dereinst keinen Lorbeerkranz binden. Denn das jüdische Ansehen hat durch die erwähnten Fälle nicht gewonnen. Die fortgelaufenen Kolonisten wiederum treiben sich schachernd und handelnd in den Städten herum und beeinträchtigen die vielen dort ansässigen italienischen Geschäftsleute. Und wer heute in Italien reist und sich dafür interessiert, der wird in jeder Stadt und in jedem Briefe lesen können, welche von Buenos Aires an die Verwandten und Geschäftsfreunde in die Heimat geschrieben werden, welche alle darin übereinstimmen, dass die von Baron Hirsch ins Land gezogenen Juden den Handel ruinieren. Aus Contra Adler. Dass die jüdischen Finanzgrößen keine Zionisten sind, ist selbstverständlich. Ihr Reichtum gewährt ihnen alle Befriedigungen, die man sich durch Geld verschaffen kann. Und es gibt heutzutage nur sehr wenige Befriedigungen, die nicht ihren Marktpreis haben. Weshalb sollten sie Zionisten sein? Um ihre materielle Lage zu verbessern? Das haben sie nicht nötig. Um einem geschäftlichen und sittlichen Ideal zu dienen? Sie haben kein Ideal und die bloße Nennung dieses Wortes genügt, um ihre Heiterkeit oder ihr Mitleid zu erregen. Um der Beschimpfung und Verfolgung zu entgehen? Sie leiden nicht darunter. Für sie besteht nämlich der Antisemitismus tatsächlich nicht. Sie gehören zu den bevorrechteten Ständen. Sie werden vom Staat mit Orden, Adelstiteln, Berufungen ins Herrenhaus ausgezeichnet. Sie betrachten sich als Mitglieder der Aristokratie und diese lässt den Anspruch gelten. Max Nordau in einem Vortrage zu Wien, die Welt Nummer 5. Über das Wesen des Judentums von Dr. Elias Jakob Frohmer, dem Bibliothekar der jüdischen Gemeinde in Berlin. Jakobs Aufsatz hat in der Judenheit ein Wutgeheul geweckt, das ich trotz mancher Erfahrung nicht erwartet hatte. Darf man denn über jede andere Religion, jede Rasse und Klasse rücksichtslos reden, nur gegen Israel nicht ein kritisches Wörtchen wagen? Das wäre eine wunderliche Forderung. Umso wunderlicher, als sie von Leuten gestellt zu werden scheint, die täglich Toleranz heischen. Zukunft vom 18. Juni 1904. Tragt nicht das Märlein weiter, die russische Regierung lasse die Juden schlachten. Fällt ihr ja gar nicht ein. So wenig wie unserer, die Arbeiter niederknallen zu lassen. Noch weniger, die schlechte Laune der jüdischen Notfinanz kann ihr gefährlich werden. Der Durchschnittsrusse hasst den Juden, der ausgewucherte Wirt den Parasiten. 5 Millionen unkultivierter Talmudjuden, die Portion ist nicht leicht zu verdauen. Dieses Gewimmel aus dem Ferch lassen, das hörte ich einmal von Witte, könne nur Podjedonowsew wagen. Jeden anderen würde das Volk für bestochen halten. Und Podjedonowsew wiederfindet, das Volk sei noch nicht weit genug, um bei freier Konkurrenz mit den Juden fertig zu werden. Sie hätten bald die Landgüter, Kaufhäuser und Richterstellen erobert, dann wäre die Zeit für einen Pugatschew reif. Der Bauer, Soldat, Handwerker, Unterbeamte ist nicht nur in Russland Antisemit. Nun geht's nach ihm nach dem Krieg, Hungersnot, Putschen, besonders schlecht. Er hört, dass die Juden sich in Scharen dem Kriegsdienst entzogen haben, hört, dass sie zur Revolution rufen, Bomben herstellen, aber um ihrer Rasse nicht neuen Hass zu wecken, fast nie selbst werfen. Dass sie den Zarenpapst knechten und die Grundmauern der Heiligen Kirche lockern wollen, hört und glaubt und überredet sich rasch, dass alles Gut der Juden dem Russen geraubt ward und plündert und mordet. Die Regierung könnte mit dem Aufgebot all ihrer Machtüberbleibsel die Juden schützen. Dann würde sie noch unpopulärer, hätte das ganze Land gegen sich und käme in den Verdacht, mit dem Gelde der Großjuden bestochen zu sein. Dass sie zu solchem Wagnis nicht den Mut hat, ist ihre ganze, nicht ganz kleine Schuld. Maximilian Harden, eigentlich Witkowski, Zukunft August 1906. Zweitens, Urteile römischer Schriftsteller. Tacitus, 55 bis 120 nach Christus. Die meisten Autoren stimmen darin überein, dass bei einer in Ägypten ausgebrochenen ekelhaften Krankheit der König Bochoris durch das Orakel Hammons die Weisung erhalten habe, sein Reich zu säubern und die Aussätzigen als ein den Göttern und Menschen verhasstes Geschlecht nach anderen Ländern zu schaffen. So habe man sie ausgesondert und in der Wüste sich selbst überlassen. Einer der Vertriebenen, Moses, habe ihnen geraten, von Göttern und Menschen keine Hilfe zu erwarten, sondern seiner Führung zu vertrauen. Nach einem Marsche von 6 Tagen nahmen sie unter Vertreibung der Bewohner das Land und die Stadt Jerusalem ein. Um das Volk für immer an sich zu ketten, gab Moses ihm neue Gesetze, im Gegensatz zu denen aller Sterblichen. Verächtlich ist ihnen alles, was uns heilig ist, hingegen ist ihnen erlaubt, was uns Abscheu erweckt. Das Schwein essen sie nicht, weil sie ihm die Schuld an ihrem Aussatz zuschieben. Ihr Brauchtum, gleich viel wie entstanden, rechtfertigen sie durch sein Alter, ihre sonstigen Einrichtungen, verkehrt, abscheulich, haben durch ihren Widersinn Kraft gewonnen, denn Verworfene, die sich vom Glauben ihrer Völker losgesagt, tragen Tribut und Steuern dorthin, wo die Juden mächtig geworden, auch weil sie mit Zähigkeit zusammenhalten und einander unterstützen, hingegen hegen sie feindseligen Hass gegen alles andere. Gesondert vom Tisch, geschieden vom Nachtlager, meidet dieses Volk, obwohl ganz maßlos im Geschlechtstrieb, den Beischlaf mit fremden Weibern, während unter sich bei ihnen nichts unerlaubt ist. Sie haben die Beschneidung eingeführt, um durch diese Abweichung erkannt zu werden. Ihre Prophelyten üben den gleichen Brauch, sie lernen zuallererst die Götter verachten, ihre Heimat entsagen, Eltern, Kinder und Geschwister missachten. Der jüdische Brauch ist widersinnig und armselig. Solange Assyrer, Meder und Perser den Orient beherrschten, waren die Juden der verachtetste Teil der Unterworfenen. Nachdem die Mazedonier zur Vorherrschaft gelangten, versuchte König Antiochos, ihren Aberglauben auszurotten und griechische Sitten einzuführen, um dieses widerliche Volk umzuwandeln. Tacitus, Historien 5, 3 bis 8. Seneca, 4 vor Christus bis 65 nach Christus. Die Sitten dieses verruchtesten Volkes sind schon so erstarkt, dass sie in allen Ländern sich verbreitet haben. Den Siegern haben die Besiegten ihre Gesetze aufgedrückt. Seneca, Philosophus et Bipont, 1782, Band 4, Seite 423. Diodorus, um 30 vor Christus bis 20 nach Christus, berichtet in seiner Universalgeschichte, dass schon die Freunde des Königs Antiochos diesem geraten hatten, das Volk der Juden ganz auszurotten, denn sie allein von allen Völkern wollten sich mit keinem anderen Volke vermischen und sehen alle als Feinde an. Nach der Austreibung aus Ägypten hätten sie sich in der Gegend von Jerusalem angesiedelt und zu dem einen Volke der Juden vereinigt, den Hass gegen die Menschen unter sich vererbt. Deshalb zeigten sie auch ganz abweichende Gebräuche. Mit keinem Volke wollten sie die gleichen Speisen genießen und keinen wären sie überhaupt gewogen. Sie, des Königs Freunde, erinnerten ihn auch an den Hass, den die Vorfahren gegen dieses Volk gehabt hätten. Sie wiesen auch hin auf die menschenfeindlichen und ungerechten Satzungen, die in den heiligen Büchern der Juden enthalten wären. Drittens, Urteile arabischer und persischer Schriftsteller und Gelehrter. Die Juden, die in der ganzen Welt verstreut wohnen und doch fest zusammenhalten, sind listige, menschenfeindliche und gefährliche Geschöpfe, die man gleich der giftigen Schlange behandeln muss, nämlich sofort, wie sie heranschleicht, ihr auf den Kopf treten. Denn lässt man sie nur einen Augenblick den Kopf emporheben, dann wird sie sicher beißen und ihr Biss ist sicher todbringend. Abd al-Qadir al-Jilani al-Fat al-Rabani wal-Fai al-Rabani Magister 37, 545 nach Christus. Mohammed, geboren 571, gestorben 623. Den Juden haben wir ihrer Ungerechtigkeit wegen manches Gute verboten, was ihnen früher erlaubt war, weil sie weit abwichen von der Religion Gottes und Wucher nahmen, was ihnen doch verboten und das Vermögen anderer Menschen ungerechterweise aufgezehrt haben. 4. Sure, Seite 78. Gott hat früher ein Bündnis mit den Kindern Israels geschlossen. Weil diese nun ihr Bündnis gebrochen, darum haben wir sie verflucht und ihr Herz verstockt. Du aber sollst nicht nachlassen, ihre Betrügereien zu entdecken. Betrüger sind es bis auf wenige. 5. Sure, Seite 78, aus dem Koran der Ullmannschen Übersetzung. Ehrlichkeit und Rechtssinn bei einem Juden erwarten heißt so viel als die Jungfräulichkeit bei einer alten Dirne suchen. Manawi al-Maudid, 821 nach Christus. Es ist mir unbegreiflich, weshalb man diese mordschnaubenden Bestien nicht schon längst ausgerottet hat. Würde man denn nicht wilde Tiere, die Menschen fräßen, sofort töten, auch wenn sie menschlich ähnlich wären? Und sind denn die Juden etwas anderes als Menschenfresser? Mirza Hasan Schan, 1689 nach Christus. Viertens, Urteile aus dem 6. bis 16. Jahrhundert. Guntram, König aus dem Hause der Merowinger, um 565 nach Christus. Wehe über dies Volk der Juden, denn es ist schlecht und treulos und immerdar arglistigen Herzens. Aus der Chronik Georg von Tours, geboren 540, gestorben 594, Buch 8, Kapitel 1. Peter de Clugny, um 1146. Ich rate nicht dazu, die Juden zu töten, sondern sie auf eine ihrer Schlechtigkeit entsprechenden Art zu strafen. Was ist gerechter, als dass man ihnen wieder nimmt, was sie auf betrügerische Weise gewonnen haben? Was sie besitzen, ist auf schändliche Weise gestohlen, und da sie, was das Schlimmste ist, für ihre Frechheit bisher ungestraft blieben, so muss es ihnen wieder entzogen werden. Was ich sage, ist allen bekannt, Denn nicht durch ehrlichen Ackerbau, nicht durch rechtmäßigen Kriegsdienst, nicht durch irgendein nützliches Gewerbe machen sie ihre Scheunen voll Getreide, ihre Keller voll Wein, ihre Beutel voll Geld, ihre Kisten voll Gold und Silber, als vielmehr durch das, was sie trügerischerweise den Leuten entziehen, durch das, was sie insgeheim von den Dieben erkaufen, indem sie so die kostbarsten Dinge für den geringsten Preis sich zu verschaffen wissen. Peter Schwarz, 1477. Die Juden betrügen die Leute und verderben die Völker und brandschatzen die Länder mit Wucherei. Es gibt kein böser, listiger, geiziger, unkeuscher, unsteter, vergifteter, zorniger, hoffärtiger, betrügerischer, schändlicher Volk, welches keinen Glauben hält den Leuten. Der Franziskaner Bernardin von Falze predigt 1487. Der Wucher der Juden ist so übergroß, dass die Armen erwürgt werden. Und ich, der ich das Brot der Armen esse, sollte ein stummer Hund sein an dieser Stätte der Wahrheit? Die Hunde bellen zu jenem auf, der ihren Hunger stillt. Und ich, der ich das Brot der Armen esse, sollte schweigen, da ich ihre Ausraubung sehe? Schenk Erasmus von Rotterdam, 1487. Das ist ein Rauben und Schinden des armen Mannes durch die Juden, dass es gar nicht mehr zu leiden ist und Gott erbarme. Die Judenwucherer setzen sich fest bis in den kleinsten Dörfern und wenn sie 5 Gulden borgen, nehmen sie 6-fach Pfand und nehmen Zinsen vom Zins und von diesem wiederum Zinsen, dass der arme Mann kommt um alles, was er hat. Johann Trithemius, Abteilung Trietheim in Würzburg, geboren 1462, gestorben 1516. Es ist erklärlich, dass sich gleichmäßig bei Niederen und Hohen ein Widerwillen gegen die wucherischen Juden eingewurzelt hat und ich billige alle gesetzlichen Maßregelungen zur Sicherung des Volkes gegen dessen Ausbeutung durch den Judenwucher. Oder soll ein fremdes, eingedrungenes Volk über uns herrschen? Und zwar herrschen nicht durch größere Kraft, größeren Mut und größere Tugend, sondern lediglich durch elendes, von allen Seiten und mit allen Mitteln zusammengescharrtes Geld, dessen Erwerb und Besitz diesem Volke das höchste Gut zu sein scheint, soll dieses Volk mit dem Schweiß des Bauern und Handwerksmannes ungestraft sich mästen dürfen? Geiler von Kaisersberg, Domprediger in Straßburg, gestorben 1510. Sind denn die Juden besser als die Christen, dass sie nicht arbeiten wollen mit ihrer Hände Werk? Stehen sie nicht unter dem Spruche Gottes, im Schweiße deines Angesichtes sollst du dein Brot verdienen? Mit Geld wuchern heißt nicht arbeiten, sondern andere schinden in Müßiggang. Martin Luther, geboren 1483, gestorben 1546. Wie es unmöglich ist, dass die Acklaster ihr hüpfen und setzen lässt, die Schlange ihr stechen, so wenig lässt der Jüde von seinem Sinn, Christen umzubringen, wo er nur kann. Tischreden 29-26, Erlanger Ausgabe, Band 62, Seite 375. All ihres Herzens ängstlich sehnen und seufzen, gehet dahin, dass sie einmal möchten mit uns Heiden umgehen, wie sie zur Zeit Esthers in Persia mit den Heiden umgingen. O, wie lieb haben sie das Buch Esther, das so fein stimmt auf ihre blutdürstige, rachgierige und mörderische Begier und Hoffnung. Kein blutdürstigeres und rachgierigeres Volk hat die Sonne je beschienen, als die sich dünken, sie seien darum Gottes Volk, dass sie sollen die Heiden morgen nur würgen. Seite 120. Der Odem stinkt ihnen nach der Heiden Gold und Silber, denn kein Volk unter der Sonne geiziger, denn sie sind, gewest ist, noch sind und immerfort bleiben. Wie man siehet an ihrem verfluchten Wucher und sich auch trösten, wenn ihr Messia kömmt, soll er aller Welt Gold und Silber nehmen und unter sie teilen. Seite 176. Sie haben solch giftigen Hass wider die Goyim, von Jugend auf eingesoffen in ihren Eltern und Rabbinern und saufen noch in sich ohne Unterlass, dass es ihnen durch Blut und Fleisch, durch Mark und Bein gangen, ganz und gar Natur und Leben worden ist. So wenig sich Fleisch und Blut, Mark und Bein können ändern, so wenig können sie solchen Stolz und Neid ändern, sie müssen so bleiben und verderben. Seite 181. Darum wisse du, lieber Christ, und zweifel nichts dran, dass du, nähest du nach dem Teufel, keinen bitteren, giftigeren, heftigeren Feind habest, denn einen rechten Jüden, der mit Ernst ein Jüde sein will. Es mögen vielleicht unter ihnen sein, die da glauben, was die Ruhe oder ganz gläubet, doch hänget ihnen allen das Geblüt und die Beschneidung an. Daher gibt man ihnen oft in den Historien Schuld, dass sie die Brunnen vergiften, Kinder gestohlen und gepfriemet haben, wie zu Trient, Weißensee und so weiter. Sie sagen wohl Nein dazu, aber sei es oder nicht, so weiß ich wohl, dass es am vollen, ganzen, breiten Willen bei ihnen nicht fehlet, wo sie in der Tat dazu kommen konnten, heimlich oder offenbar. Des versiehe dich gewisslich und richte dich danach. Tun sie aber Gutes, so wisse, dass es nicht aus Liebe noch dir zugute geschieht, sondern weil sie Raum haben müssen, bei uns zu wohnen, müssen sie aus Not etwas tun, aber das Herz bleibt und ist, wie ich gesagt habe. Und möcht ein Mensch, der den Teufel nicht kennt, sich wohl verwundern, warum sie den Christen vor anderen so feind sind, da sie doch nicht Ursachen zu haben, denn wir ihnen alles Gute tun. Sie leben bei uns zu Hause unter unserem Schutz und Schirm, brauchen Land und Straßen, Markt und Gassen. Dazu sitzen die Fürsten und Obrigkeit schnarchen und haben das Maul offen, lassen die Jüden aus ihrem offenen Beutel und Kasten nehmen, stehlen und rauben, was sie wollen. Das ist, sie lassen sich selbst und ihre Untertanen durch die Jüden Wucher schinden und aussaugen und mit ihren eigenen Gelde sich zu Bettlern machen. Denn die Jüden, als im Elende in der Verbannung, sollten ja gewisslich nichts haben, und was sie haben, das muss gewisslich unser sein. So arbeiten sie nicht, verdienen uns nichts ab, so schenken oder geben wir es ihnen nicht. Dennoch haben sie unser Geld und Gut und sind damit unser Herrn in unserem eigenen Land und in ihrem Elende. Denn ein Dieb 10 Gülden stiehlet, so muss er henken. Raubet er auf der Straße, so ist sein Kopf verloren. Aber ein Jüde, wenn er 10 Tunne Güldes stiehlet und raubet durch seinen Wucher, so ist er lieber denn Gottes selbst. Und zu Wahrzeichen rühmen sie es getrost und stärken ihren Glauben und giftigen Groll wider uns, sprechen untereinander, haltet fest, siehe, wie Gott mit uns ist und sein Volk auch im Elend nicht verlässt. Wir arbeiten nicht, haben gute faule Tage, die verfluchten Goyim müssen für uns vorarbeiten, aber wir kriegen ihr Geld, damit sind wir ihre Herren, sie aber unsere Knechte. Schreiben doch ihre Talmud und Rabbinen, das Töten sei nicht Sünde, wenn man keinen Bruder in Israel tötet, und wer einen Heiden, das heißt Christen, den Eid nicht hält, der tut keine Sünde, vielmehr seien Stehlen und Rauben, wie sie durch den Wucher an den Goyim tun, ein Gottesdienst, denn sie meinen, dass sie das edle Blut und beschnittene Heilige sind, wir aber verfluchte Goyim, und so können sie nicht nur grob genug mit uns machen, noch sich an uns versündigen, weil sie die Herren der Welt, wir aber ihre Knechte, ja ihr Vieh sind. Auf solcher Lehre beharren auch noch heutigen Tages die Juden und tun wie ihre Väter, verkehren Gottes Wort, geizen, wuchern, stehlen, morden, wo sie können, und lehren solches ihre Kinder für und für nachzutun. Ich will zuletzt für mich das sagen. Wenn mir Gott keinen anderen Messias geben wollt, denn wie die Jüden begehren und hoffen, so wollt ich viel, viel lieber eine Sau, denn ein Mensch sein. Möcht jemand denken, ich rede zu viel? Ich rede nicht zu viel, sondern viel zu wenig, denn ich sehe ihre Schriften. Sie fluchen uns Goyim und wünschen uns in ihren Schulen und Gebeten alles Unglück. Sie rauben uns unser Geld und Gut durch Wucher, und wo sie können, beweisen sie uns alle böse Tücke. Wollen, das noch das Ärgste ist, hierin Recht und Wohlgetan, das ist Gott gedient haben und lehren solches zu tun. Solches haben keine Heiden getan, tut's auch niemand, denn der Teufel selbst oder die er besessen hat, wie er die Juden besessen hat. Meines Dünkens will's doch da hinaus. Sollen wir der Jüdenlästerung nicht teilhaftig werden, so müssen wir geschieden sein und sie aus unserem Lande vertrieben werden. Das ist der nächste und beste Rat, der beide Parte in solchem Falle sichert. Ich weiß wohl, dass sie solches und alles leugnen. Es stimmt aber alles mit dem Urteil Christi, dass sie giftige, bittere, rachgierige, hämische Schlangen, Meuchelmörder und Teufelskinder sind, die heimlich stechen und Schaden tun, weil sie es öffentlich nicht vermögen. Seite 244 von den Jüden und ihren Lügen, Erlanger Ausgabe, Band 32. In seinen jungen Jahren, als Luther die Juden noch nicht kannte, hat er sich sehr respektvoll über sie geäußert. Er riet, dass man sie fein säuberlich behandeln solle, da Jesus Christus doch auch ein geborener Jude gewesen sei. Den doppelten Irrtum, der hierin lag, hat er später sehr wohl erkannt und seine Ansicht über das Judentum durch Lebenserfahrung gewitzigt, wesentlich berichtigt. Als er im Verkehr mit dem Volke den unerhörten Wucher und das heuchlerische Wesen der Juden kennengelernt hatte, als er sah, wie das Judentum seinen heimlichen Einfluss bis in die Kreise der Fürsten und Regierungen ausübte und zur Plünderung des Volkes missbrauchte, als er die verborgenen Gesinnungen und Gesetze der Juden kennenlernte, die gegen alle Sittlichkeit und Christlichkeit ein Hohn sind, da machte er seinem ehrlichen Herzens mit bitteren Worten Luft, mit der ganzen Leidenschaft eines rechten Mannes einer großen Natur. Er ließ im Jahre 1543 zwei Bücher erscheinen, von den Jüden und ihren Lügen und vom Sem Hamphoras, in denen er geradezu vernichtende Urteile über dieses verworfene, mit dem Fluche Gottes beladene Volk fällt. Keiner der heutigen Judengegner hat zu so scharfen Worten seine Zuflucht genommen wie dieser gottesfürchtige Mann. Es dürfte auch heute keiner so zu sprechen und zu schreiben wagen, wenn er nicht den Gerichten verfallen wollte. Wir können deshalb die derbsten Sprüche Luthers gar nicht wiedergeben. Dr. Johann Eck, Luthers Gegner, geboren 1486, gestorben 1543. So sehen Sie die Herrschaften und Standesherren vor Augen, dass ihre Schutzjuden nicht arbeiten, nicht schaffen, nicht rechtlichen Handel treiben und kein Handwerk. Sie bauen nichts, sie leben also mit Müßiggang in Reichtum, in Fressen und Prassen. Der arme Christ neben dem Juden arbeitet hart Tag und Nacht, hat kaum das Trockenbrot. Der Jud gewinnt im Übergenug im Schatten unter dem Dach mit Wuchern. Und einem solchen Tagräuber hilft die Standesherrschaft dazu, geringen schnöden Geldes wegen. Pfui, der Schande! Findet man einen Edelmann, der, so man ihn anspricht, warum er die Juden leide in seinem Dorf, antwortet, ja, ich habe drei oder vier Juden im Dorf, sie tragen mir in einem Jahr mehr ein als denn alle meine Bauern. Siehe, allein mit dem Geiz verantwortet er sich. Ja, manche Herrschaft hält die Juden schöner und ehrenvoller denn die Christen, erzürnen heftiger und strafen ernstlicher, wenn ein Jud geschlagen oder beleidigt wird, denn so ein Christ beleidigt wird. Der Wucher macht, dass sie also wohlgehalten werden wegen ihres Geldes. Die Herrschaft ist ihnen gnädig, die Amtsleute und Schreiber willig, kommt er zur Kanzlei, so wird er gleich abgefertigt, während so ein armer Mann, ein Christ, lang vor der Tür sitzen und warten muss. Der Wucher macht, dass sie reichlich leben, essen und trinken, schönen und guten Hausrat haben. Und weiß doch der Edelmann, dass der Jud dies alles gewuchert oder von einem Dieb gekauft hat. Denn darin haben die Juden es besser als die Christen, denn ein Christ, dem ein fremdes Gut gefunden wird, der muss Antwort darüber geben, wie und von wem dies in seinem Besitz gekommen sei. Dem Juden dagegen wird dies nachgesehen von seiner Herrschaft, so sitzt er denn in Ehr und Glanz im Müßiggang, wie sollte er begehren, ein Christ zu werden, der dann arbeiten müsste und anders in die Hände speien. Aus ins ein Judenbüchlein Verlegung, darin ein Christ ganzer Christenheit zum Schmach, will, es geschehe den Jüden Unrecht in Bezüchtigung der Christenkündermord. Hierin sind auch viel Historie, was Übels und Büberei der Juden in allen deutschen Land und anderen Königreichen gestift haben. Kapitel 24, 1542. E.F. Hess. Unter diesen Handeln am jüdischen Neujahrstag fragt ja ein Jud den andern, ob er keinen Christen betrogen oder ob er ihm nicht gestohlen oder ja einen anderen dazu bewegt, dass er gestohlen und das Gestohlene dem Juden mit Halbgeld verkauft oder ob er keinem Christen mit der Wechsel vervorteilt oder betrogen. In Summa, da eröffnet einer dem anderen, in was Mittel und Wege er einen betrogen. Sagt dann der andere, ei wohl an, so hast du ein Korban gebracht, das ist, du hast Gott ein Opferhand gebracht. Judengeißel, Seite 104, Köln 1608. S.F. Brenz. Wenn die Juden dann eine ganze Woche herumgelaufen, bald da, bald dort einen Christen betrogen, so kommen sie gemeiniglich an jenem Sabbattag zusammen und rühmen sich ihrer Bubenstück, so sagen die anderen Juden darauf, man solle den Christen das Herz aus dem Leib nehmen und sagen weiter, dem Besten unter den Christen sollte man totschlagen. Jüdischer abgestreifter Schlangenbalg, Nürnberg 1614. Israel infandum scelus audut morte piandum. Israel wagt unsankbaren, todeswürdigen Frevel. Aus den Weissagungen des Abtes vom Kloster Lenin vom Jahre 1300, erst um 1690 verfasst. Giordano Bruno, geboren 1548, gestorben 1600. Es ist wahr, dass ich nie eine derartige Rechtsanschauung gefunden habe, außer bei wilden Barbaren, und ich glaube, dass sie zuerst bei den Juden aufgekommen ist, denn diese bilden ein so pestilenzialisches, aussätziges und gemeingefährliches Geschlecht, dass sie verdienten, vor der Geburt ausgerottet zu werden. Giordano Bruno, Spaccio, Paris 1548, herausgegeben von Lagarde, Volumen 2, Seite 500 und folgende, Göttingen 1888. Die Hebräer, ein Volk immer niedrig, knechtisch, schachernd, sich absondernd, verschlossen und ohne Verkehr mit den übrigen Völkern, die von ihnen mit tierischer Verachtung verfolgt werden und welche sie dann verdientermaßen wieder verachten. An anderem Ort, Seite 576. Das Schlimmste aber ist, dass sie als der Auswurf Ägyptens die missverstandene Religion der Ägypter in verfälschter Form auf die Nachwelt vererbt haben. Dr. H. Braunhofer sagt in seinem Buche Giordano Brunos Weltanschauung und Verhängnis, Leipzig 1882, von diesem genialen Denker, der 13 Jahre lang in Frankreich, England, Deutschland und Italien gereist und einen freien, weiten Blick besaß, alles der Bibel gespendete Lob ist bei Bruno nur unumgängliches Zugeständnis. Denn in seines Herzens innersten Tiefen kocht vererbter Rassengroll gegen alles, was aus jüdischem Blut hervorgegangen ist. Ausdrücke wie beschnittener Sinn und geschorener Verstand bilden deutliche Hinweise auf Judentum und Christentum. Die grausame Härte jüdischer Strafgesetze, die zum traurigen Vorbild christlicher und mohammedanischer Gesetzgebung geworden ist, erklärt Bruno aus der Verworfenheit des jüdischen Stammescharakters. Ein Gesetz, das für den Fehler des Vaters auch die unschuldigen Kindlein und die Mutter büßen lässt, konnte nach Bruno nur einer solchen Rasse entspringen. Aus Opere di Giordano Bruno, A. Wagner, Leipzig, 1830, Band 2, Seite 197, 239, 380 und 236. Fünftens. Urteile von Schriftstellern, Staatsmännern und Philosophen vom Dreißigjährigen Kriege bis zu den Freiheitskriegen 1813 bis 1815. Friedrich Wilhelm I., König von Preußen, 1713 bis 1740. Braucht er die Juden, weil er sie desendiert und konservieren will? Ich verlange mir das Schachergesindel nicht in meinem Lande. Mein Vorfahr, der Kurfürst Joachim II., hatte ganz recht, als er eines Tages zu seinem Kanzler sagte, die Israeliten sind ein gefährliches Ungeziefer. Sieht er wohl, einer war schon genug, mich um 100.000 Taler zu bringen. König Friedrich Wilhelm I. zu einem seiner Minister, als ihn der Münzjude Ephraim Veit um 100.000 Taler betrogen hatte, 1721. Er ließ auch ein allgemeines Edikt, dass alle unvergeleihte Juden sofort auf einmal aus dem Lande gejagt werden sollten. De dato Berlin, den 10. Januar 1724. Andreas Sutor um 1740. Die Juden seien einem Land so nutz als die Mäus auf dem Getreideboden und die Motten einem Kleide. der 100-äugige blinde Argos und zweigesichtige Janus, August 1740, Seite 373. Friedrich der Große, 1740 bis 1786. Wir befehlen, dass die schlechten und geringen Juden in den kleinen Städten, sonderlich in denen so mitten im Lande liegen, wo selbst solche Juden ganz unnötig und vielmehr schädlich sind, bei aller Gelegenheit und nach aller Möglichkeit daraus weggeschafft werden. Was wegen ihres Handels ist, behalten sie. Aber dass sie die ganze Völkerschaft von Juden zu Breslau anbringen und ein ganzes Jerusalem daraus machen, das kann nicht sein. Und im Judenreglement von 1750 heißt es, Artikel 27, der höchste erlaubte Zinsfuß ist 12%. Artikel 28, ländliche Güter hingegen wird den Juden zu erkaufen und zu besitzen überall nicht gestattet. Artikel 33, kein Jude darf auf dem platten Lande wohnen. H. Jungfer, die Juden unter Friedrich dem Großen, Seiten 21, 34 und 18, Leipzig 1880. Kaiserin Maria Theresia, geboren 1717, regiert von 1740 bis 1780. Künftig soll keinem Juden, welchen Namen er haben möge, erlaubt sein, sich hier aufzuhalten ohne meine schriftliche Erlaubnis. Ich kenne keine ärgere Pest für den Staat als die Nation, wegen der Kunst durch Betrug, Wucher und Geldvertrag die Leute in den Bettelstand zu bringen, alle übliche Handlungen auszunützen, die einen anderer ehrlicher Mann verabscheut. Mithin sind dieselben so viel, als sein kann, von hier abzuhalten und zu vermindern. Eigenhändiges Schreiben an die Hofkanzlei im Jahre 1777. Voltaire, geboren 1694, gestorben 1778. Die Juden sind nichts als ein unwissendes, barbarisches Volk, das seit langer Zeit die schmutzigste Habsucht mit dem verabscheuungswürdigsten Aberglauben und dem unauslöschlichsten Hasse gegen alle Völker verbindet, bei denen sie geduldet werden und an denen sie sich bereichern. Band 25, Seite 462, Dictionnaire philosophique. Mein Onkel hatte mit den gelehrtesten Juden Asiens zu tun. Sie gestanden ihm, dass ihren Vorfahren befohlen wurde, alle anderen Völker zu verabscheuen. In der Tat ist unter allen Geschichtsschreibern, die von ihnen gesprochen haben, kein einziger, der nicht von dieser Wahrheit überzeugt sei. Und kaum schlägt man jüdische Bücher auf, so findet man die Beweise davon. Band 12, Mélanges. Die kleine jüdische Nation wagt, einen unversöhnlichen Hass gegen alle Völker zur Schau zu tragen, ist immer abergläubisch, immer lüstern nach den Gütern anderer, kriechend im Unglück, frech im Glück. Band 15, Essay sur le Meur. Gerade wie die Banianten und Armenier ganz Asien durchstreifen und wie die Isis-Priester unter dem Namen Zigeuner auftauchen, um in den Höfen Hühner zu stehlen und wahrzusagen, so sind die Juden dieses Lumpengesindel überall, wo es Geld zu verdienen gibt. Aber ob diese beschnittenen Israels, die den Wilden alte Hosen verkaufen, sich für Abkömmlinge des Stammes Naphtali oder Isaschar ausgeben, ist sehr unwichtig. Sie sind nichtsdestoweniger die größten Schurken, die jemals die Erdoberfläche besudelt haben. Band 68, Seite 392, Korrespondenz mit M. de Lisle, 1775. Man ist über den Hass und die Verachtung erstaunt, die alle Nationen den Juden entgegengebracht haben. Es ist dies eine unausbleibliche Folge ihres Verhaltens. Sie beobachten stets Gebräuche, die in direktem Gegensatz mit den bestehenden gesellschaftlichen Zuständen sind. Sie sind also mit Recht als eine Nation behandelt worden, die im Gegensatz zu allen anderen steht. Sie dienen diesen aus Habsucht, verachten sie aus Fanatismus, betrachten den Wucher als eine heilige Pflicht. Band 3, Essai sur le Meur. Sie waren überall Wucherer gemäß dem Freiheitsbriefe und den Privilegien ihres Gesetzes und überall ein Schrecken aus demselben Grunde. Die Huronen, die Kanadier und die Irokesen waren Philosophen der Humanität im Vergleich zu den Israeliten. 17. Band seiner sämtlichen Werke, Seite 53. Adrian Heinrich von Borke, um 1787. Unter Friedrich dem Großen, um 1772 Gesandter in Dresden, dann Generalkommissär beim Generaldirektorium. Man sollte es nicht glauben, was für einen mächtigen Einfluss die hiesige Berliner Judenschaft in alle Landesgeschäfte hat. Der Verkehr, worin sie mit den Ersten im Staate, mit Ministern, Hofleuten, geheimen Räten und Räten, Generalen und Offizieren, mit Sekretären, Advokaten und Justizkommissarien, Kanzlisten und Schreibern stehet, setzt sie in den Stand, von den geheimsten Sachen Nachrichten zu bekommen. Und da ihr fast jeder zinsbar ist, so wird es auch leicht, da Freunde zu finden, wo sie keine finden sollte. In den Justizkollegien wissen die Juden bei jedem Rechtsstreite den Referenten auszumitteln, und er muss mehr als ein reicher Mann sein, wenn er gegen all ihre heimlichen Machinationen und Ränke die Probe halten soll. Es hat schon unter dem vorigen Könige Friedrich II. Beispiele gegeben, dass sie Mittel fanden, seine ausdrücklichen und gerechten Befehle, die sich auf Urteil und Recht gründeten, zu vereiteln. Wie kann man auch an ihrem großen Einfluss zweifeln, wenn selbst Justizminister mit einem Meyer Warburg und anderen Juden, die von der Wucherei Profession machen, Arm in Arm gehen? Was soll der Christ, wenn er mit solchen Leuten im Prozess liegt, für Hoffnung in seine gerechte Sache setzen? Was kann er hoffen, wenn der Jude unangeklopft zu seinem Referenten ins Zimmer gehen und sich stundenlang mit ihm unterhalten oder ihn wohl gar mit einer Wechselklage bedrohen darf, wenn die Registraturen ihm offen stehen und wenn Kanzleiboten und Landreuter ihm auf einen Wink folgen? Aus dem Buche Geheime Briefe an die preußische Staatsverfassung seit der Thronbesteigung Friedrichs II., Utrecht 1787, ohne Angabe des Verfassers, als solcher wird von Borke vermutet. Auch in neuerer Zeit hatte solche Judenkorruption in den Ministerien bestanden, wie Bismarck in seinen Gedanken und Erinnerungen Band 1, Seite 212 und folgende beschreibt. Der Finanzminister Bitter war in jüdischen Wucherer-Händen. Der getaufte Jude Manchet war geheimer Hofrat und Bürovorsteher des Zivilkabinetts Kaiser Wilhelms I. Er hat oft seinen Einfluss zugunsten von Titel- und Ordensverleihungen ausgeübt, bis er wegen Unterschlagung gespendeter Gelder mit 9 Monaten Gefängnis bestraft wurde. Prozess 1891 in Berlin. Immanuel Kant, geboren 1724, gestorben 1804. Die unter uns lebenden Palästina sind durch ihren Wuchergeist seit ihrem Exil, auch was die größte Menge betrifft, in den nicht ungegründeten Ruf des Betruges gekommen. Es scheint nun zwar befremdlich, sich eine Nation von Betrügern zu denken, aber ebenso befremdlich ist es doch auch, eine Nation von lauter Kaufleuten zu denken, deren bei weitem größter Teil durch einen alten vom Staat, darin sie leben, anerkannten Aberglauben verbunden, keine bürgerliche Ehre sucht, sondern diesen Verlust durch die Vorteile der Überlistung des Volkes, unter dem sie Schutz finden, und selbst ihrer untereinander ersetzen wollen. Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, Königsberg 1798, Seite 129 und folgende. Johann Gottfried von Herder, geboren 1744, gestorben 1803. Zwar ist in Kunstsachen die jüdische Nation, ob sie gleich zwischen Ägyptern und Phöniziern wohnte, immer unerfahren geblieben, da selbst ihren salomonischen Tempel fremde Arbeiter bauen mussten. Auch sind sie, ob sie gleich eine Zeit lang die Häfen des Roten Meeres besaßen und den Küsten der Mittelländischen See so nahe wohnten, in dieser zum Handel der Welt glücklichsten Lage, bei einer Volksmenge, die ihrem Lande zu schwer ward, dennoch nie ein seefahrendes Volk geworden. Wie die Ägypter fürchteten sie das Meer und wohnten von jeher lieber unter anderen Nationen. Ein Zug ihres Nationalcharakters, gegen den schon Moses mit Macht kämpfte. Kurz, es ist ein Volk, das in der Erziehung verdarb, weil es nie zur Reife einer politischen Kultur auf eigenem Boden, mithin auch nicht zum wahren Gefühl der Ehre und Freiheit gelangte. Das Volk Gottes ist Jahrtausende her, ja fast seit jener Entstehung eine parasitische Pflanze auf den Stämmen anderer Nationen. Ein geschlechtsschlauer Unterhändler, beinahe auf der ganzen Erde, das trotz aller Unterdrückung nirgends sich nach eigener Ehre und Wohnung, nirgend nach eigenem Vaterlande sehnet. Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, dritter Teil, Seite 97 und folgende, Riga und Leipzig 1787. Ein Ministerium, bei dem der Jude alles gilt, eine Haushaltung, in der ein Jude die Schlüssel zur Garderobe und zur Kasse des ganzen Hauses führt, ein Departement oder Kommissariat, in welchem die Juden die Hauptgeschäfte treiben, eine Universität, auf welcher Juden als Mäkler und Geldverleiher der Studierenden geduldet werden, das sind unauszutrocknende pontinische Sümpfe, denn nach dem alten Sprichwort, wo ein Aas liegt, da sammeln sich die Adler, wo Fäulnis ist, Hecken, Insekten und Würmer. Adrastea M., 4., Seite 15, folgende. Freiherr Adolf von Knigge, geboren 1752, gestorben 1796. Ein Blick auf das, was ich von dem Umgange mit Kaufleuten gesagt habe, erinnert mich, dass ich bei dieser Gelegenheit auch von den Juden als geborenen Handelsmännern hätte reden sollen. Ich will aber das Wenige, was ich etwa über diesen Gegenstand vorzutragen habe, hier nachholen. Sie zeigen sich rastlos und von einer unerschöpflichen Geduld und Ausdauer, wo etwas zu gewinnen ist. Sie verschmähen auch den kleinsten Gewinn bei ihrem Gewerbe nicht und machen durch ihren Zusammenhang in allen Ländern und dadurch, dass sie sich durch keine Art von Bedrückung und Zurückweisung abschrecken lassen, fast unmögliche Dinge möglich. Man kann sie daher zu den wichtigsten Verhandlungen brauchen und auf ihre Klugheit ebenso sehr wie auf ihre Ausdauer rechnen, nur muss man ihre Dienste gut bezahlen. Sie sind verschwiegen, wo sie Interesse dabei finden, vorsichtig, zuweilen zu furchtsam, doch fürs Geld bereit, das Ärgste zu wagen, verschlagen, witzig, scharfsinnig in ihren Einfällen, Schmeichler im höchsten Grade und finden dadurch Mittel, sich ohne Aufsehen in den größeren Häusern Einfluss zu verschaffen und durchzusetzen, was man ohne sie schwerlich bewirken würde. Sie sind misstrauisch. Sind sie aber einmal überzeugt, dass sie pünktliche Bezahlung erhalten werden und mit einem ehrlichen Manne zu tun haben, so kann man auch bei ihnen Hilfe finden, wenn alle christlichen Wucherer sich zurückziehen. Bist du aber ein schlechter Wirt oder sind deine Vermögenszustände in einer zweideutigen Lage, so wird niemand dies leichter gewahr werden als der Jude. Rechne dann nicht darauf, dass er dir Geld vorschießen werde, oder mache dich gefasst, ihm, wenn er es auf Spekulation daran wagt, dich zu so übertriebenen Prozenten und solchen Bedingungen verbindlich machen zu müssen, dass dadurch deine Lage gewiss noch unglücklicher wird. Es wird den Juden gewaltig schwer, sich vom Gelde zu trennen, weil es ihr höchstes Gut und die Bedingung ihres Daseins ist. Darum gehen sie in Geldangelegenheiten mit der größten Vorsicht zu Werke und lassen sich dabei keine Mühe verdrießen. Wenn jemand, den Sie nicht recht genau kennen, Sie um ein Darlehen anspricht, so werden Sie denselben auf einen anderen Tag wieder bestellen. Unterdessen forschen Sie bei Handwerkern, Nachbarn, Bedienten und dergleichen nach den kleinsten Umständen des zukünftigen Schuldners. Kommt dieser nun zur bestimmten Zeit wieder, so lässt sich der Jude verleugnen oder verschiebt die Zahlung um einige Wochen, Tage oder Stunden. Und ist auf deinem Gesicht nur irgendeine Spur von Verlegenheit zu lesen, so wird der Jude sich nicht von seinem Mammon trennen und hätte er auch schon angefangen, das Geld hinzuzählen. Dass er dir immer das leichteste Gold, das heißt beschnittene Dukaten, geben wird, versteht sich von selbst. Auf dieses alles muss man sich gefasst machen, wenn man in solche Fälle kommt. Bei dem Handel mit Hebräern gemeiner Art ist es ratsam, die Augen oder den Beutel zu öffnen. Es ist sehr natürlich, dass ein Christ sich auf ihre Gewissenhaftigkeit, auf ihre Beteuerungen nicht verlassen darf. Sie werden euch Kupfer für Gold, 3 Ellen für 4, alte Sachen für neu verkaufen, falsche Münzen für echte geben, wenn ihr es nicht besser versteht. Wenn man alte Kleider oder andere Sachen an Juden verhandeln will, so suche man mit dem Ersten, der ein irgendleidliches Gebot tut, sogleich einig zu werden. Lässt du ihn fortgehen, ohne sein Gebot anzunehmen, so wird die Nachricht, dass bei dir etwas zu schachern sei und dass man Mendel oder Josef den Handel nicht verderben dürfe, wie ein Lauffeuer durch die ganze Judenschaft gehen und in der Synagoge publiziert werden. In solchen Fällen halten sie treulich zusammen. Es werden dann haufenweise die Israeliten, Fremde und Einheimische, in dein Haus bestürmen, aber jeder späterkommende wird immer etwas weniger bieten als der vorhergehende. Bis du endlich den Ersten wieder aufsuchst, der aber dann die gleich anfangs gebotene Summe noch vermindert

so tüchtig nach Hause geleuchtet hat. Können Sie mir den Verfasser dieser kleinen Schrift wohl nennen? Es sind treffende Stellen darin, die in einem Plädoyer von Beaumarchais wohl breiten Platz haben können. Leider ist das Ganze nicht rasch, kühn und lustig genug geschrieben, wie es hätte sein müssen, um jenem Humanitätssalbader vor der ganzen Welt ein für allemal lächerlich zu machen. Aus Goethes Briefwechsel mit einem Kinde von Bettina Arnim. Als im Jahre 1823 durch ein Gesetz die Ehe zwischen Juden und Christen gestattet wurde, geriet Goethe, wie der Kanzler Friedrich von Müller erzählt hat, in leidenschaftlichen Zorn über das neue Judengesetz, das die Heirat zwischen beiden Glaubensverwandten gestattet. Er ahnte die schlimmsten Folgen davon, behauptete, wenn der Generalsuperintendent Charakter habe, müsse er lieber seine Stelle niederlegen, als eine Jüdin in der Kirche im Namen der heiligen Dreieinigkeit trauen. Alle sittlichen Gefühle in den Familien, die doch auch auf dem Religiösen ruhten, würden durch solch ein skandalöses Gesetz untergraben. Überdies wolle er nur sehen, wie man verhindern wolle, dass eine Jüdin einmal Oberhofmeisterin werde. Das Ausland müsste sich durchaus an Bestechung glauben, um die Adoption dieses Gesetzes begreiflich zu finden. Wer wisse, ob nicht der allmächtige Rothschild dahinter stecke. Vom Kanzler Friedrich von Müller erzählt in seinen Unterredungen mit Goethe, herausgegeben von Burckhardt, Stuttgart 1870, Seite 57, und in Goethes Gespräche von Waldemar Freiherr vom Biedermann, Gespräch 371, Leipzig 1889 bis 1891. An Jacobi schreibt Goethe unter anderem: »O du armer Christe, wie schlimm wird es dir ergehen, wenn der Jude deine schnurrenden Flüglein nach und nach umsponnen haben wird.« Und weiter warnt er vor dem jüdischen Pfiffen des Juden Moses Mendelssohn. Goethe Briefe, Weimarer Ausgabe 7, 131. Hamann zum König Ahasverus. »Du kennst das Volk, das man die Juden nennt, das außer seinem Gott nie einen Herrn erkennt. Du gabst ihm Raum und Ruhe, sich weit und breit zu mehren und sich nach seiner Art in deinem Land zu nähren. Sie haben einen Glauben, der sie berechtigt, die Fremden zu berauben, und der Verwegenheit stehen deine Völker bloß. Der Jude liebt das Geld und fürchtet die Gefahr. Er weiß mit leichter Mühe und ohne viel zu wagen, durch Handel und durch Zins Geld aus dem Land zu tragen. Auch finden sie durch Geld den Schlüssel aller Herzen, und kein Geheimnis ist vor ihnen wohl verwahrt. Mit jedem handeln sie nach eigener Art. Sie wissen jedermann durch Borg und Tausch zu fassen, der kommt nicht los, der sich nur einmal eingelassen. Es ist ein jeglicher in deinem ganzen Land auf ein und andere Art mit Israel verwandt. Und dieses schlaue Volk sieht einen Weg nur offen. Solange die Ordnung steht, solange hat's nichts zu hoffen. Goethe, das Jahrmarktsfest zu Plundersweilern. Schiller, 1759 bis 1806. Die Unwürdigkeit und Verworfenheit der jüdischen Nation kann das erhabene Verdienst ihres Gesetzgebers Moses nicht vertilgen und ebenso wenig den großen Einfluss vernichten, den diese Nation mit Recht in der Weltgeschichte behauptet. Als ein unreines und gemeines Gefäß, worin aber etwas sehr Kostbares, der Monotheismus, aufbewahrt worden, müssen wir sie schätzen. Während dieses langen Aufenthaltes lebten sie abgesondert von den Ägyptern, abgesondert sowohl durch den eigenen Wohnplatz, den sie einnahmen, als auch durch ihren moralischen Stand, der sie allen Eingeborenen des Landes zum Abscheu machte und von allem Anteil an den bürgerlichen Rechten der Ägypter ausschloss. Eine solche abgesonderte Menschenmenge im Herzen des Reiches, durch ihre nomadische Lebensart müßig, die unter sich sehr genau zusammenhielt, mit dem Staat aber gar kein Interesse gemein hatte, konnte bei einem feindlichen Einfall gefährlich werden und leicht in Versuchung geraten, die Schwäche des Staates, deren müßige Zuschauerin sie war, zu benutzen. Zu der Furcht und dem Widerwillen also, welche man in Ägypten von jeher gegen sie gehegt, gesellte sich noch Ekel wegen der Aussatzkrankheit und eine tief zurückstoßende Verachtung. Die Sendung Moses, Reklam, Band 10, Seite 225 und folgende. Zu Schillers Zeiten war es noch unbekannt, dass die alten Kulturvölker schon lange vor dem Auftreten der Juden eine Eingottlehre, den Monotheismus, kannten. Erst die neuere Altertumsforschung hat hierüber Klarheit gebracht. Zudem kann die jüdische Lehre nicht Anspruch darauf erheben, einen Monotheismus im höheren Sinne darzustellen, da sie einen Gott aller Menschen nicht kennt, sondern nur einen nationalen Sondergott verehrt, der ausschließlich für das Volk Juda sorgt und alle übrigen Völker mit Hass verfolgt. Vergleiche Fritsch, der falsche Gott. Sonach muss die Verehrung für das unreine und gemeine Gefäß wesentlich herabgestimmt werden. Napoleon I., geboren 1769, gestorben 1821. Die jüdische Nation geht seit Moses Zeiten ihrer ganzen Anlage nach auf Wucher und Erpressung aus. Die französische Regierung darf nicht mit Gleichgültigkeit zusehen, wie eine niedrige, heruntergekommene, aller Schlechtigkeiten fähige Nation die beiden schönen Departements des alten Elsass ausschließlich in ihren Besitz bringt. Man muss die Juden als Nation, nicht als Sekte betrachten. Das ist eine Nation in der Nation. Ich möchte Ihnen wenigstens für eine bestimmte Zeit das Recht, Hypotheken auszuleihen, entziehen. Denn es ist für das französische Volk zu demütigend, sich der niedrigsten Nation zu Danke verpflichtet fühlen zu müssen. Ganze Dörfer sind durch die Juden ihren Eigentümern entrissen worden. Sie haben die Leibeigenschaft wieder eingeführt. Sie sind wahre Rabenschwärme. Durch gesetzliche Maßnahmen muss man der Selbsthilfe zuvorkommen, die man sonst gegen Juden anzuwenden genötigt wäre. Sie würden Gefahr laufen, eines Tages von den Christen des Elsass niedergemetzelt zu werden, wie es ihnen so oft und fast immer durch eigene Schuld ergangen ist. Die Juden befinden sich nicht in derselben Stellung wie die Protestanten und die Katholiken. Man muss über sie staatsrechtlich und nicht nach bürgerlichem Recht richten, da sie keine Bürger sind. Man könnte ihnen auch den Handel verbieten, weil sie ihn durch Wucher entehren und ihre abgeschlossenen Geschäfte als betrügerisch für nichtig erklären. Die Christen des Elsass und der Präfekt von Straßburg haben mir bei meiner Durchreise durch diese Stadt viele Beschwerden über die Juden übermittelt. Ich mache darauf aufmerksam, dass man sich nicht in dem Grade beklagt über die Protestanten noch über die Katholiken wie über die Juden. Das hat seinen Grund darin, dass das Unheil, das die Juden anrichten, nicht von Individuen kommt, sondern von der Gesamtheit dieses Volkes selbst. Es sind Raupen und Heuschrecken, die Frankreich verwüsten. Ich will nicht, dass man theoretischen und egoistischen Prinzipien das Wohl der Provinzen opfert. Napoleon I. im französischen Staatsrate, Sitzung vom 30. April 1806. Man rät mir, die Wanderjuden, die das französische Bürgerrecht nicht verdienen werden, auszuweisen und die Tribunale anzuhalten, von ihrer Vollmacht gegen den Wucher Gebrauch zu machen. Aber diese Mittel würden unzulänglich sein. Seit Moses sind die Juden als Wucherer und Unterdrückervolk vereint. Bei den Christen gibt es nichts Ähnliches. Unter ihnen bilden die Wucherer die Ausnahme und sind übel angeschrieben. Man muss den Juden den Handel verbieten, weil sie ihn missbrauchen, wie man einem Goldschmied das Handwerk legt, wenn er falsches Gold verarbeitet. Sitzung vom 7. Mai 1806. Die Juden haben meine Heere in Polen verproviantiert. Ich wollte ihnen dafür ein politisches Dasein geben. Ich wollte sie zur Nation und zu Staatsbürgern machen. Aber sie sind zu nichts nütze, als mit alten Kleidern zu schachern. Ich war genötigt, die Gesetze gegen ihren Wucher zu erlassen. Die Bauern im Elsass haben mir dafür gedankt. Hanaut, die Juden und der deutsche Staat, erste Auflage, Seite 133, Leipzig, 1883. Johann Gottlieb Fichte, geboren 1762, gestorben 1814. Fast durch alle Länder von Europa verbreitet sich ein mächtiger, feindselig gesinnter Staat, der mit allen übrigen in beständigem Kriege steht und der in manchen fürchterlich schwer auf die Bürger drückt. Es ist das Judentum. Ich glaube nicht, dass dasselbe dadurch, dass es einen abgesonderten und so fest verketteten Staat bildet, sondern dadurch, dass dieser Staat auf den Hass des gesamten menschlichen Geschlechtes aufgebaut ist, so fürchterlich werde. Von einem Volke, dessen Geringster seine Ahnen höher hinaufführt als wir anderen alle unsere Geschichte. dass in allen Völkern die Nachkommen derer erblickt, welche sie aus ihrem schwärmerisch geliebten Vaterlande vertrieben hat, dass sich zudem den Körper erschlaffenden und den Geist für jedes edle Gefühl tötenden Kleinhandel verdammt hat und verdammt wird, dass durch das Bindendste, was die Menschheit hat, durch seine Religion, von unseren Malen, von unserem Freudenbecher und von dem süßen Tausche des Frohsinns mit uns von Herz zu Herzen ausgeschlossen ist, dass bis in seine Pflichten und Rechte und bis in die Seele des Allvaters uns andere alle von sich absondert. Von so einem Volke sollte sich etwas anderes erwarten lassen, als was wir sehen. Dass in einem Staate, wo der unumschränkte König mir meine väterliche Hütte nicht nehmen darf und wo ich gegen den allmächtigen Minister mein Recht erhalte, der erste Jude, dem es gefällt, mich ungestraft ausplündert. Dies alles seht ihr mit an und könnt es nicht leugnen und redet zuckersüße Worte von Toleranz und Menschenrechten und Bürgerrechten, indes ihr uns die ersten Menschenrechte kränkt. Erinnert ihr euch denn nicht des Staates im Staate? Fällt euch denn hier nicht der begreifliche Gedanke ein, dass die Juden, welche ohne euch Bürger eines Staates sind, der fester und gewaltiger ist als eure übrigen alle? Wenn ihr ihnen auch noch das Bürgerrecht in eurem Staate gebt, eure übrigen Bürger völlig unter die Füße treten werden? Menschenrechte müssen sie haben, ob sie gleich uns dieselben nicht zugestehen. Denn sie sind Menschen und ihre Ungerechtigkeit berechtigt uns nicht, ihnen gleich zu werden. Aber ihnen Bürgerrechte zu geben, dazu sehe ich wenigstens kein Mittel als das, in einer Nacht ihnen alle die Köpfe abzuschneiden und andere aufzusetzen, in denen auch nicht eine jüdische Idee steckt. Um uns vor ihnen zu schützen, dazu sehe ich wieder kein anderes Mittel, als ihnen ihr gelobtes Land zu erobern und sie alle dahin zu schicken. Beiträge zur Berechtigung der Urteile des Publikums über die Französische Revolution 1793, in sämtliche Werke herausgegeben von Johann Gottlieb Fichte, 6. Band, Berlin 1845, Seite 149 und folgende. Ernst Moritz Arndt, geboren 1769, gestorben 1860. Man sollte die Einfuhr der Juden aus der Fremde in Deutschland schlechterdings verbieten und hindern. Die Juden als Juden passen nicht in diese Welt und in diese Staaten hinein und darum will ich nicht, dass sie auf eine ungebührliche Weise in Deutschland vermehrt werden. Ich will es aber auch deswegen nicht, weil sie ein durchaus fremdes Volk sind und weil ich den germanischen Stamm so sehr als möglich von fremdartigen Bestandteilen reinzuerhalten wünsche. Die Aufnahme fremder Juden, die nach unserem Lande gelüstet, ist ein Unheil und eine Pest unseres Volkes. Lange Jahrhunderte von der Treue und Redlichkeit entwöhnt, welche die stillen und einfachen Geschäfte des Lebens mit sich führen, jeder schweren Mühe und harten Arbeit ungeduldig, hungert ein Jude lieber und treibt sich auf die ungewisse Hoffnung der Beute des Augenblicks herum, als dass er im Schweiße seines Angesichts sein Brot verdiente. Unstät an Sinn und Trieb, umherschweifend, auflauernd, listig, gaunerisch und knechtig, duldet er allen Schimpf und alles Elend lieber als die stetige und schwere Arbeit, welche die Furchen bricht, den Wald rodet, die Steine haut oder in der stetigen Werkstatt schwitzt. Wie Fliegen und Mücken und anderes Ungeziefer flattert er umher und lauert und hascht immer nach dem leichten, flüchtigen Gewinn und hält ihn, wenn er ihn erhascht hat, mit unbarmherzigen Klauen fest. Kleine Städte, Flecken und Dörfer, wo viele Juden sitzen, erhalten im Ganzen ein leichtfertiges, unstätes und gaunerisches Gepräge, denn auch die Christen nehmen vieles von der Judenart an, ja sie werden, wenn sie leben wollen, gezwungen, mit ihnen in ihren Künsten und Listen zu wetteifern. So wird der ehrliche, stille und treue deutsche Bürger und Bauer ein trügerischer und listiger Gesell, welcher zuletzt die ernste Arbeit und das ruhige Geschäft versäumt und der leichten und unsicheren Beute eines flatterhaften und trügerischen Gewinstes nachläuft. Wahrlich also, sehr Unrecht haben diejenigen getan, welche ohne weitere Berücksichtigung so großer Unterschiede und so wichtiger Folgen für das Ganze den Juden gleiche Bürgerrechte mit den Christen verliehen haben. Ein gütiger und gerechter Herrscher fürchtet das Fremde und Entartete, welches durch unaufhörlichen Zufluss und Beimischung die reinen und herrlichen Keime seines edlen Volkes vergiften und verderben kann. da nun aus allen Gegenden Europas die bedrängten Juden zu dem Mittelpunkte desselben zu Deutschland hinströmen und es mit ihrem Schmutz und ihrer Pest zu überschwemmen drohen, da diese verderbliche Überschwemmung vorzüglich von Osten her, nämlich aus Polen, droht, so ergeht das unwiderrufliche Gesetz, dass unter keinem Vorwande und mit keiner Ausnahme fremde Juden je in Deutschland aufgenommen werden dürfen, und wenn sie beweisen könnten, dass sie Millionenschätze mitbringen. Ein Blick aus der Zeit auf die Zeit 1814. P.H. K. Scherer. Dass die Juden nicht eher auf bürgerliche Rechte und Glaubwürdigkeit ihrer eigene und Zeugnisse wider Nichtjuden Anspruch nehmen könnten, bevor sie nicht alle ihnen mit Recht zum Vorwurf gemachten höchst anstößigen Stellen in der Mischna und Gemara und in den als wichtige Autoritäten gültigen Schriften der talmudisch-rabbinischen Sitten- und Rechtslehre durch eine genaue, richtige, vollständige und öffentlich glaubwürdige Übersetzung nach ihrem wahren Sinn und Zusammenhange dargestellt und erklärt, zugleich aber auch ein feierliches Bekenntnis abgelegt hätten, dass einige unvernünftige, für Moralität, Redlichkeit und Staatsverfassung gleich gefährliche Lehrsätze und Dogmen nicht von ihnen anerkannt würden und dass sie sich deshalb, damit dergleichen gefährliche Prinzipien in ihren Kirchen und Schulanstalten nicht gelehrt würden, der genauesten Aufsicht der christlichen Obrigkeit unterwerfen wollten. Handbuch des Wechselrechts, Frankfurt 1801, Teil 3, Seite 708. Sechstens, Urteile über die Juden nach den Freiheitskriegen bis zur Judenemanzipation 1848. Johann Ludwig Klüber, geboren 1762, gestorben 1837. Die Juden sind eine politisch-religiöse Sekte unter strengem theokratischem Despotismus der Rabbiner. Sie stehen in engem Verein nicht bloß für einen bestimmten kirchlichen Lehrbegriff, sondern sie bilden auch eine völlig geschlossene, erblich verschworene Gesellschaft für gewisse politische Grundsätze und Gebote, für das gemeine Leben und den Handelsverkehr, für eigene Volksbildung, die ein stufenweises Fortschreiten zu höherer Kultur ausschließt, und für kastenartigen Familiengeist, dem insbesondere vollkommen physische Absonderung von allen Nichtjuden gebotsweise eigen ist. Dem Geist des Judentums, diese Geburt roher Vorzeit, erkennt man im Allgemeinen am kirchlichen Glaubenshochmut, denn die Juden bilden sich ein, die Auserwählten oder das Volk Gottes zu sein, als solches erhaben über alle Nichtjuden und darum physisch und sittlich von diesem geschieden, die einst sogar nach Ankunft ihres Messias ganz ausgerottet werden müssen. An einem durch Glaubensvorschrift gebotenen und gebilligten Hass gegen alle Nichtjuden, an einer Religions- und Sittenlehre, welche gegen Nichtjuden der Wahl der Mittel für eigennützige Zwecke ungerechten Spielraum lässt, während dem Israeliten verboten ist, von seinem Glaubensgenossen für Darlehen auch nur mäßige Zinsen zu nehmen. An nie ermüdendem Lauer- und Schachergeist, an Prellsucht und Wuchersinn, an Volksverderbung durch Überlistung und Übervorteilung, durch Unternehmung und Begünstigung unsittlichen und rechtswidrigen Verkehrs, an Scheu vor strenger, die Gewinnsucht nicht befriedigender oder durch sie nicht abgenötigter Arbeit, an Unwilligkeit und Untauglichkeit zur persönlicher Verteidigung des Vaterlands, nicht bloß wegen der ihnen eigenen Feigheit, sondern auch, weil sie dasselbe nicht für das ihrige erkennen, an Armut, an Seelenadel und echter Geistesbildung. Die Vernunft beweiset und die Erfahrung bestätigt es, dass Kastengeist jeder Art, der politische wie der religiöse, am meisten der politisch-religiöse, unverträglich sei mit Staats- und Gemeindewohl. Nun begründet aber, wie oben angeführt, das Judentum bis zu dieser Stunde unwandelbar in politischer, religiöser und physischer Hinsicht einen Kastengeist, dessen Gleichen im Wesen und Umfang, insbesondere in scharfer, unerbittlicher Absonderung seiner Anhänger von jeder anderen Menschenklasse, in dem ganzen christlichen Europa nicht gefunden wird. Die Juden bilden auf dem ganzen Erdkreise nach ihrem eigenen Ausdruck eine eigene Nation, von jeder anderen völlig abgeschlossen, mit so eigentümlicher, in das bürgerliche Leben so vielfach eingreifender politisch-religiöser Einrichtung, Handlungs- und Sinnesart, dass der israelitische Teil der Untertanen in jedem Staat, in welchem nicht die Staatsgewalt Besitztum der Juden ist, in mehrfacher Beziehung einen Staat im Staate bildet oder vielmehr bilden muss. Dieses gegenseitige Verhältnis macht einen fortwährenden Antagonismus zwischen Staat und Judentum unvermeidlich. Ein Widerstreit dieser Art ist eine Krankheit am Staatskörper, eine unheilbare, solange das dermalige Judentum besteht, ein Übel, das unvermerkt, aber unausbleiblich um sich greift, jenen Körper endlich an seinen edelsten Teile überfällt und wo nicht zugrunde richtet, doch ohne Unterlass quält und schwächt, wenn ihm nicht in Zeiten bestimmte Grenzen gesetzt und diese sorgfältig bewacht werden. Der Judenschaft, das heißt den ganzen Inbegriff der Bekenner des Judentums, wie es vor unseren Augen lebt und webt, volle Staatsbürgerschaft, völlig gleiche Rechte mit allen Staatsbürgern erteilen, die in solchen leben, wäre ebenso viel, als jenes begrenzte unheilbare Übel in einem unheilbaren Krebsschaden verwandeln, der stets um sich fressender wäre. Übersicht der diplomatischen Verhandlungen des Wiener Kongresses und so weiter, dritte Abteilung, Seite 390 und folgende, Frankfurt am Main 1816. Charles Fourier, geboren 1772, gestorben 1837. In dem Buche Charles Fourier, sein Leben und seine Werke, verschweigt August Bebel die hier mitgeteilten Ansichten Fouriers über die Juden mit Rücksicht auf die vielen jüdischen Genossen und jüdischen Geldgeber der Sozialdemokratie. Trotzdem sagt er, Fourier war eine genial angelegte Natur mit dem wärmsten Herzen für die Menschheit. Fourier zählt ein Sündenregister der Zivilisation von 24 Übeln auf, die den notwendigen Verfall der Gesellschaft zur Folge haben müssten. Als 24. Übel führt er an, vierfache Pest, und schreibt: Zu diesen neuen, durch besondere Umstände herbeigeführten Übeln, Pest, Fieber, Typhus und Cholera, wollen wir jetzt noch das Allerschmachvollste, die Zulassung der Juden zu den bürgerlichen Rechten, hinzufügen. Man hatte also nicht genug an der zivilisierten Menschheit, um die Herrschaft der Gaunerei zu sichern, sondern man musste auch noch die patriarchalisch lebenden, unproduktiven Wuchernationen zu Hilfe rufen. Die jüdische Nation ist nicht zivilisiert, sie ist patriarchalisch, da sie keine Souveränheit, einen solchen auch im Geheimen nicht anerkennt und jede Schurkerei für erlaubt hält, wenn es sich darum handelt, diejenigen zu betrügen, deren Religion nicht die ihrige ist. Sie bekennt sich zwar zu diesen Grundsätzen nicht öffentlich, aber man kennt sie zur Genüge. Eine noch schlimmere Seite an dieser Nation ist der Umstand, dass sie sich ausschließlich dem Zwischenhandel, dem Wucher und der Verschlechterung der kaufmännischen Sitten hingibt, wie dies die Übersicht von London zeigt, die übrigens nur lehrt, was jedermann weiß. Diese Übersicht vom Jahre 1829 weist unter anderem 3000 Hehler auf, von denen einer 20 Millionen reich ist, und 3000 Juden, die sich damit befassen, falsches Geld in Umlauf zu bringen und die Diener veranlassen, ihre Herren, die Söhne, ihre Väter zu bestehlen. Jede Regierung, die auf gute Sitten hält, sollte die Juden zur Verfolgung solcher zwingen, sollte sie zu produktiver Arbeit anhalten und nicht zulassen, dass ihr Anteil an dem verderblichen Handel mehr als 1% beträgt. Auf 100 jüdische Bauern- und Handwerkerfamilien soll nur eine Handeltreibende kommen. Aber unser philosophisch angelegtes Jahrhundert lässt ohne Überlegung Legionen von Juden zu, die alle ohne Ausnahme Schmarotzer, Händler, Wucherer und so weiter sind. Sobald man einmal erkannt haben wird, und das dürfte nicht mehr lange dauern, dass eine gesunde Politik darauf hinwirken muss, die Zahl der Handelsleute überhaupt zu vermindern, um sie zu einem ehrlichen und gemeinnützigen Wettbewerb überzuführen, dann wird man nur mit Mühe die Unerfahrenheit dieser Philosophie begreifen können, die eine ganz und gar unproduktive, nur handeltreibende patriarchalische Rasse zu Hilfe ruft, um die ohnehin schon unerträglichen kommerzialen Betrügereien zu verfeinern. Helmut von Moltke, geboren 1800, gestorben 1891. Die Juden sind trotz ihrer Zersplitterung eng verbunden. Sie werden durch unbekannte Obere zu gemeinsamen Zwecken folgerecht geleitet. Indem sie alle Versuche der Regierungen, sie zu nationalisieren, zurückweisen, bilden die Juden einen Staat im Staate und sind in Polen eine tiefe, noch heute nicht vernarbte Wunde dieses Landes geworden. Zu allen Zeiten hielten die Juden einen Eidschwur in Bezug auf einen Christen nicht für bindend. Aus der Streitigkeit eines der Ihrigen mit einem Christen machten sie stets eine Angelegenheit ihrer Nation. Wenn es darauf ankam, gemeinsame Zwecke zu fördern, so wurde ein allgemeiner Fasttag ausgeschrieben und bei Strafe eines der drei jüdischen Flüche musste dann jeder den Betrag einer eintägigen Konsumtion für sich und die Seinigen einzahlen. Auf diese Weise haben einzelne Städte oder Provinzen andere oft weit entlegene mit bedeutenden Geldsummen unterstützt. Noch jetzt hat jede Stadt ihren eigenen Richter, jede Provinz ihren Rabbi und alle stehen unter einem unbekannten Oberhaupte, welches in Asien hauset, durch das Gesetz zum beständigen Umherirren von Ort zu Ort verpflichtet ist und das sie den Fürst der Sklaverei nennen. So ihre eigene Regierung, Religion, Sitte und Sprache bewahrend, ihren eigenen Gesetzen gehorchend, wissen sie die des Landes zu umgehen oder ihre Ausübung zu hintertreiben und eng unter sich verbunden, weisen sie alle Versuche, sie der Nation zu verschmelzen, gleich sehr aus religiösem Glauben wie aus Eigennutz zurück. Ein gelegentlicher Bankerott ist dem Juden die nichts weniger als seltene Auskunft, seine Schwiegersöhne zu etablieren. Der Zählung suchen sich die Juden immer noch auf alle Weise zu entziehen. Alle Mittel sind ihnen gleich, sobald es darauf ankommt, zu verdienen. Im Feldzug von 1812 waren die Juden die Spione, die von beiden Teilen besoldet wurden und die beide Teile verrieten. Es ist sehr selten, dass die Polizei einen Diebstahl entdeckt, in welchem nicht ein Jude als Mitschuldiger oder als Hehler verwickelt wäre. Helmut von Moltke, Darstellung der inneren Verhältnisse in Polen, Seiten 39, 43 und folgende, 79 und folgende, Berlin 1832. Das Buch des späteren Generalfeldmarschalls ist sehr selten geworden, möglicherweise von Juden aufgekauft und vernichtet, wie dies nur zu oft in solchen Fällen geschehen ist. Die Zeitschrift Vom Fels zum Meer brachte in den 90er Jahren die Schrift Moltkes wieder zum Abdruck, aber sie ließ die auf die Juden bezüglichen Stellen weg und verstümmelte sie erheblich. Die wichtigsten unterschlagenen Stellen sind hier wiedergegeben. Auf einen Vorhalt hat der Bearbeiter der Moltkeschen Schrift, Professor Josef Kirschner, erklärt, die Auslassung der auf die Juden bezüglichen Stellen sei auf persönlichen Wunsch Moltkes erfolgt. Karl Julius Weber, geboren 1767, gestorben 1832. Das Judentum, das heißt die durch Moses theokratischen Despotismus zusammengehaltene Krämer-, Trödler- und Wuchererkaste, verdient Hass, Verachtung und Ausrottung. Man kann einen Mann noch vertragen, wenn er sich bloß lächerlich macht, wie die eigene komische Zudringlichkeit und Geschwätzigkeit oder gar ästhetische Belesenheit den Juden. Aber wenn er schlechte, verächtliche, schändliche Seiten entblößt? Juden mochten herrschen wie in Spanien und Polen oder im Drucke leben wie in Deutschland. Überall waren sie rohe, schmutzige Schacherer und in der Geschichte des Mittelalters höchstens achtbar als Ärzte. Überall waren sie die Blutegel des armen Mannes und nicht selten auch des Reichen. Überall die sichersten Werkzeuge der Bestechung, Spione, Diebeshehler und eine furchtbare demoralisierende Kraft beim Adel. Sie waren die Hefe und der Sauerteig, der die Welt in Gärung setzte, der Mist, der den mageren Acker von Christen und Nichtchristen düngte, der fette Boden ihres Schmutzes trug goldene Früchte, in deren Besitz das Volk Gottes alle Pfeile der Gegner verlachte in Demut und Selbstverleugnung. Die Fabel vom ewigen Juden Ahasverus ist eine der glücklichsten Allegorien. Er, der den Erlöser nicht einmal vor seiner Haustür sitzen ließ, kann nirgendwo einen Sitz bekommen, selbst nicht einmal sterben. Es ist das Judenvolk selbst. K.J. Weber, Demokritos, 1. Band, 13. Abschnitt, sämtliche Werke, 7. Band, Seite 543, Stuttgart 1834. Victor Hugo, geboren 1820,